heutige Geschichtswissenschaft und also besonders auch die Rechtsgeschichte im Klaren darüber ist, dass das Problem der hermeneutischen Diskontinuität hier eine besondere Rolle spielt. Es hat sich seit langem schon ergeben, dass die heutige Begrifflichkeit potenziell geeignet ist, den Zugang zu den historischen Erscheinungen zu erschweren, weil wir heute anderes mit diesen Begriffen bezeichnen, als es die Vergangenheit selbst getan hat. Und wiederum wir möglicherweise etwas meinen, was so nicht in der Vergangenheit vorhanden gewesen ist. Nun ist dieses Problem bekannt und um nicht durch methodologische Vorüberlegungen zu viel Raum zu verlieren, reicht es aus, meine ich, hier darauf hinzuweisen, zwar darauf, dass auch der Referent, also ich, dieses hermeneutischen Problems bewusst bin. Außerdem wird nicht allzu viel bei der Diskussion dieser bekannten Frage herauskommen. Ich konzentriere mein Referat auf mittel- und ostdeutsche Städte und greife mir vor allem heraus die Stadt Breslau, die wichtigste Stadt in Schlesien, dann als Parallele teilweise Lübeck und etwas gelegentlich Magdeburg. Ich darf das rechtfertigen. Lübeck ist auf der einen Seite ein Oberhof besonderer Art. Ich muss vielleicht zwei, drei Worte zu diesem Begriff Oberhof hier verlieren, nicht für die Rechtshistoriker, sondern für diejenigen Damen und Herren, die mit der Rechtsgeschichte nur am Rande sich beschäftigen. Es handelt sich dabei um eine in sich differenzierte Erscheinung, die vereinfacht aussagt, dass eine Stadt ihr Stadtrecht an andere weitergibt. Diese anderen bekommen es sehr häufig bei der Gründung vom jeweiligen Stadtherrn, dem Landesherrn, als Privileg erteilt. Und aus dieser Beziehung zwischen einer Mutterstadt, Stadt etwa lübischen Rechts, das ist die technische Bezeichnung für das Stadtrecht der Stadt Lübeck, und den anderen entwickelt sich dann auch ein System dauernder Rechtsanfragen aus den Tochterstädten an die Mutterstadt. Das nur sehr vereinfacht. Ich bin gerne bereit, etwa in der Diskussion diese Dinge noch näher zu erläutern, zumal sie in sich differenziert sind. Für Lübeck ist zu beachten die besondere Stellung als frühe Reichsstadt, doch mit Gründungstradition und mit einer Tradition auf einer slawischen Unterlage, also einer Vorgängerstadt, mindestens einer. Andererseits ergibt sich aus dem dadurch begründeten Fehlen eines Landesherrn, der Kaiser spielte diese Rolle nie, also der König, auch das Problem, dass sich im Bereich der Verwaltungshoheit eine ganze Reihe von Problemen nicht ergeben, die sich bei den sogenannten landsässigen Städten dann stellen und die vor allem am Beispiel Breslau von mir vorgeführt werden. Magdeburg ist ebenfalls Oberhof, von der Ausdehnung her wichtiger noch als Lübeck. Das Gebiet lübischen Rechts ist im Wesentlichen das der Ostseestädte der Hanse. Das Gebiet magdeburgischen Rechts ist dasjenige von der Elbe ostwärts über die Lausitzen, die Mark Brandenburg, hinein nach Schlesien, Pommern, Preußen, bis hin nach Polen, Litauen, der Ukraine. Breslau ist für mich besonders interessant, abgesehen davon, dass ich die Quellen bearbeite. Es ist eine Stadt, die landsässig ist und lebt hier viele Probleme vor, die sich auch bei anderen kleineren Städten ergeben. Es ist eine bedeutende Handelsstadt, Zentrum Schlesiens, Handelsknotenpunkt auf dem Weg einerseits von Osten, von Krakau Richtung Prag-Nürnberg, aber auch von Nord nach Süd, von Danzig bis nach Ungarn. In Breslau sitzt sehr früh schon ein Bischof und man hat ein sehr direktes Verhältnis zum Landesherrn. Bis ins 14. Jahrhundert sind es Herzöge von Schlesien, dann wird es böhmisch-habsburgisch, um im 18. Jahrhundert im Rahmen der Kriege Friedrichs des Großen an den preußischen Staat zu fallen, aber das ist ein Zeitraum, der von mir nicht mehr berührt wird. Ich darf in diesem Zusammenhang bemerken, vor allem für diejenigen Damen und Herren, die sich mehr mit der italienischen Rechtsgeschichte befassen, dass ich für diesen Bereich Nord- und Ostdeutschlands im Grunde eine zeitliche Verschiebung von nahezu 100 Jahren zu der gleichzeitigen Entwicklung in Italien ergibt. Auf sozialer Ebene, politischer, wirtschaftlicher. Und im Übrigen ist im Bereich Italien doch manches sehr viel größer. Breslau ist nun eine große Stadt, daneben ist aber nicht zu verkennen, dass viele dieser Städte des deutschen Ostens und ebenso Polens und noch weiter, dass es sich dabei um kleine Ackerbürgerstädte handelt, eines Zuschnitts, der sie vom sozialen Bereich, gestern klang das schon an, provoziert durch eine Bemerkung von Herrn Kollegen Schlosser, die sich im Grunde nicht sehr unterscheiden, soziologisch, nicht rechtlich, von größeren Dörfern. Dieser Unterschied sollte beachtet werden. Zunächst zum Problem der Gesetzgebung. Es ist verdienstvoll erarbeitetes Ergebnis moderner rechtshistorischer Forschung, gerade im Bereich der städtischen Gesetzgebung, das vertragliche Element, die Willkür, technischer Begriff, oder Einung als zentralen Aufhänger obrigkeitlichen Gestaltens erkannt zu haben. Ich möchte jedoch bei diesem Idealtypus, dessen Entdeckung, wie gesagt, eine großartige Leistung war, nicht stehen bleiben. Es interessiert die Entwicklung in der zeitlichen Längsachse, Wirkung und Gründe. Es ist dabei zu beachten, dass diese vertragliche Gestaltung, die Willkür, jedenfalls in ihren Frühformen fast durchweg nicht als solche auftritt, sondern im Gewande einer anderen Rechtsquellenart, nämlich als Privileg. Dies ist vor allem für die Gründungsstädte des deutschen Ostens und Nordens klar erkennbar. Musterbeispiel ist gerade dafür Breslau. Für die Frage der Gesetzgebung reduziere ich zunächst die Fragestellung auf das Wer, also die Frage nach der Kompetenz. Zweitens auf das Wie, die Art und Weise der Rechtsetzung in der mittelalterlichen Stadt. Und schließlich das Worüber, also die Gegenstände dieser Rechtsetzung. Sie wollen quis, quomodo, quod. Zur Erinnerung einige historische Fakten. Ich bemühe mich, verhältnismäßig konkret die Entwicklung der konkreten Stadt zu demonstrieren, aus der wir dann Allgemeineres ableiten können. Breslau selbst ist als Siedlungskontinuum schon in vorslawischer Zeit bezeugt. Im Jahre 1000 erfolgt die erste Nennung durch Dietmar von Merseburg als Bischofssitz. Möglicherweise ist die Gründung Breslaus ein Ergebnis der Tätigkeit eines Böhmenherzogs namens Vratislav, gestorben 921. Unmittelbar nach dem Mongolensturm von 1241 ist die Stadt als deutsche Stadt zu Magdeburger Recht gegründet worden. Vielleicht haben wir von diesem ersten Gründungsakt im sogenannten Magdeburg-Goldberger Recht noch einen Text zeugen. Die erste Bewidmung mit Magdeburger Recht aus dem Jahre 1261 erfolgt durch Privileg. Die bekannte Rechtsmitteilung selbst schließt dann im ersten Teil, eine etwas komplizierte Textgeschichte, die ich hier nicht im Detail vorführe, konsequent mit einem Besiegelungsvermerk, dass die Magdeburger Schöffen dieses Recht dem edlen Fürsten, Herzog Heinrich, und seinen Bürgern gegeben habe. Zum Wort Schöffen ist die technische Bezeichnung für das Burggrafengericht in Magdeburg. Für die Magdeburger Stadtverfassung ist die Existenz eines Schöffengerichts, häufig 11, gelegentlich 7 oder weniger, dazu den Richter, also die Trennung, die germanisch-deutsche Trennung von Richter und Urteiler ist hier zu beachten. Neben dem Rat der Stadt, der im Laufe der Entwicklung die meisten Kompetenzen außerhalb der Rechtsprechung an sich zieht, kennzeichnend. Anders in Lübeck, wo es keine Schöffen gibt. Schöffenscabini ist der lateinische Ausdruck. Erst die zweite Rechtsweisung von 1295 erfolgt dann ohne Mitwirkung des Herzogs. Ähnlich sind die meisten Zeugnisse städtischer Autonomie zunächst als Privilegien überliefert, wovon ich als bekannteste im Altreich nur diejenige des Welfen Herzogs Ottos des Kindes in Niedersachsen anführe. Privilegien haben bekanntlich zwei Ebenen rechtlicher Geltung. Die Berechtigung des Privilegierten gegenüber dem Privilegerteiler als subjektives Recht und die Respektierung der Allgemeinheit, die sich insoweit als negative Drittwirkung bezeichnen lässt. Liefert der zweite Aspekt die Möglichkeit, das entstehende Stadtrecht gegenüber der Außenrechtslandschaft, dem Landrecht vor allem, abzugrenzen, so verdient für die Herausbildung der innerstädtischen Autonomie der erste Aspekt, also die subjektive Berechtigung gegenüber dem Stadtherrn, Beachtung. Die Zubilligung nämlich eines solchen subjektiven Rechts, dem die Respektierungspflicht des Privilegienerteilers entspricht, eröffnet den Raum, innerhalb dessen sich die Stadtgemeinde im Wege der Verwillkürung Rechtssätze schaffen kann, deren personelle Reichweite durch den Beitritt zur Schwurgenossenschaft der Bürger eröffnet wird. Gerade für Breslau wird dies schon in der Bewidmungsurkunde von 1261, die ihrerseits nicht zu verwechseln ist mit der inhaltlichen Rechtsmitteilung seitens der Magdeburger an Breslau aus demselben Jahr. Es gibt also ein Privileg des Herzogs für die Stadt und darauf gestützt die Erteilung des Rechts der Magdeburger an die Stadt, das sind zwei verschiedene Dinge, bestätigt. In dem Privileg sollten die Ratsmannen, so ist es unmittelbar bestimmt, über das Magdeburger Recht hinaus alles, was im Interesse der Stadt ad civitatis honorem erforderlich sei, anordnen und festlegen, instruere et fundare. Dies bedeutet die Anerkennung des Willkürrechts durch den Herzog und die Zuweisung dieser Gesetzgebungsbefugnis, so darf ich das mal im Sinne des eingangs erwähnten Vorbehalts modern nennen, an den Rat der Stadt. Und das Grundgesetz der städtischen Willkürgesetzgebung selbst sieht dann in der Rechtsweisung vor, was der Sache nach Inhalt aller Stadtrechte magdeburgischen Charakters in Mittelalter und früher Neuzeit geworden ist. Ich zitiere in Übersetzung: Die Ratmannen legen ihr Burding, das ist die Bürgerversammlung in Gerichtsform, aus, wenn sie das wollen, mit Rat der weisesten Leute. Was sie dann zu dem oder in dem Burding geloben, das soll man halten. Wer das bricht, was man dort bricht, wogegen man dort verstößt, das sollen die Ratmannen fordern. Hören Sie auch die lateinische Fassung? Das ist eine deutsche Fassung und lateinische Fassungen dieser Form gibt es nur in sehr, sehr späten Übersetzungen. Ich darf nur erwähnen, diese Rechtsquellen sind sämtlicherseits nicht das Privileg, das ist lateinisch, aber die Rechtsmitteilung ist mittelhochdeutsch oder mittelniederdeutsch. Das ist ein schwieriges sprachliches Problem, das im 13. Jahrhundert bedingt durch die Kanzleien erfolgt. Das sind mit die ältesten Rechtstexte deutscher Sprache, also in Volkssprache, zeitlicher Verbindung. Es sind ja kaum 30 Jahre nach dem Sachsenspiegel und ihrerseits ist gerade diese Rechtsmitteilung der älteste datierte Textzeuge des mehrfach schon zitierten Sachsenspiegels. Diese Entwicklung ist geschildert worden in der Literatur. Der Beginn dieser städtischen Gesetzgebung ereignete sich im 13. Jahrhundert folgendermaßen, wobei ich auf die noch erhaltenen, wieder greifbaren Ratskataloge seit 1287 geführt, sowie Willküren, die seit 1321 unmittelbar überliefert sind. Älteres ist nur erschließbar, ich mich da stützen kann. Maßgeblich sind die sogenannten Geburdingsordnungen. Das war das, was ich ich eben erwähnte. Das Burding, also die Versammlung aller Bürger, und ich schildere hier zunächst den ältesten Zustand, er wird sich wandeln, wird von den Ratmannen, dem Rat Consules der Stadt, ausgelegt, mit Rat der Ältesten, Seniores, wobei sich die Zustimmung der Ältesten, der Begriff wird auch noch Jahrhunderte später von den Magdeburger Schöffen erklärt, nicht nur zur Anberaumung des Burdings, sondern auch zum Inhalt der Willküren selbst erforderlich ist, zunächst. Ort ist das Rathaus, neben den Kirchen der älteste Bau der Stadt, aber ich erwähnte schon den zeitlichen Vorsprung etwa italienischer Städte. Man muss sich in diesem Zusammenhang nach der Gründung im Prinzip Holzbauten, Lehmbauten, nur sehr wenige Steinbauten vorstellen. Das entfaltet sich erst im 14. und im 15. Jahrhundert in der Weise, wie es heute in Resten natürlich nur vor allem nach den Zerstörungen des letzten Krieges noch greifbar ist. Die Befestigungswerke, die wir heute finden, stammen aus dem Ende des 15. und dem 16. Jahrhundert. Jeder, auch der gemeine Mann, communis homo, hatte sich hierbei unter Strafdrohung einzufinden. Bei besonderer Vorladung der Einzelperson konnte sich die Strafe erhöhen. Die Willküren wurden verkündet und von sämtlichen Bürgern insgesamt akzeptiert. Das ist die eidliche Verwillkürung, über die vor allem Wilhelm Ebel, mein Vater, Grundlegendes geschrieben hat. Letztlich ist dabei natürlich auch jetzt schon der hoheitliche Aspekt dennoch nicht zu verkennen. Die Zustimmung wurde durch den Eintritt in den Schwurverband der Bürger, also den Beitritt zur Bürgerschaft selbst, schon antizipiert erzwungen. Was unter den Stichworten Folgepflicht und Mehrheitsprinzip vielfach in der Literatur erörtert wird, mag möglicherweise durch neuere Überlegungen von der Rechtsanthropologie, die sich vornehmlich auf Josef Kohler stützte, einen neuen Akzent erfahren, wonach bestimmte archaische Gesellschaften grundsätzlich nicht streitentscheidend tätig werden zunächst, sondern Streitigkeiten durch Gespräch, durch Palaver beilegen. Hier bleibt allerdings sehr viel Spekulation. Im Bereich des urkundlich Fassbaren sind wir jedenfalls schon sehr viel weiter. Jedenfalls sind diese Vorstellungen im 13. Jahrhundert wohl nur noch eine formale Vorstellung. Und das bedeutet, bitteschön, schon bei Gründung nur noch eine Formalität weitgehend. Das ergibt sich vor allem daraus, dass die Willkürsachen von den Rechtssachen streng getrennt sind. Die Willkürsachen werden vom Rat und nicht vom Stadtgericht, den Schöffen, entschieden. Die in der Literatur sehr oft behandelte Frage, wieso die Magdeburger Schöffen über Willküren kein Recht sprachen, also bei der Anfrage etwa aus Breslau nach Magdeburg, sich eine Partei auf eine Willkür von Breslau berief, grundsätzlich erklärte, darüber sprechen wir kein Recht, sondern nach magdeburgischem Recht ist die Sache so und so. Und im Übrigen, das nur zur Erläuterung, diese Rechtsauskunft aus Magdeburg keinen Gerichtszwang, kein gebanntes Judiz innerhalb der Anfragestadt darstellt, sondern nur eine Auskunft war, welcher Verbindlichkeit auch immer, das mag beachtet werden. Anders übrigens der Lübecker Rat, dessen Willküren wurden stets auch zum Inhalt des gemeinlübischen Rechts. Sie wandern auch in die Handschriften des lübischen Rechts, so wie sie in den Tochterstädten angewandt wurden. Das Ganze hat natürlich eine politische Komponente. Was, wer und wie im städtischen Willkürbereich mitmischte, konnte in der Mutterstadt Magdeburg an der Elbe nicht beurteilt werden. Und auf dieses Quis quod quomodo war die adäquate Antwort nur noch Nestio. Da anders als in Magdeburg das Breslauer Schöffengericht schon sehr früh gänzlich in den Machtbereich des Rates geraten ist, mag das aufschlussreich sein. Seit Ende des ersten Drittels des 14. Jahrhunderts verschwindet das Burding, die allgemeine Bürgerversammlung. Die letzte überlieferte Sitzung datiert 1324. Seit 1331 werden die Willküren auf andere Art erlassen. Nunmehr sind es nur noch die Ratmannen, die auf Rat der Ältesten und der Geschworenen, de Consilio Seniorum et Juratorum, beschließen und verkünden. Bei den Jurati handelt es sich um die Vorsteher der Handwerkerinnungen. Diese sind im Rahmen der wie überall in Deutschland stattfindenden Zunft- und Handwerksunruhen partiell an der Ratsgewalt beteiligt, doch nur verhältnismäßig geringfügig in Breslau. In den verschiedenen Städten ist das in unterschiedlicher Art und Weise durchweg im 14. Jahrhundert abgelaufen. Rein politische Veränderungen ergaben sich hieraus. Wir können jedenfalls die Ergebnisse und Erfolge der Zunftkämpfe des 14. und 15. Jahrhunderts hier erkennen. Für das Verhältnis der Stadt nach außen, also zum Stadtherrn, hat dies jedoch verhältnismäßig wenig Bedeutung. Für Breslau sei nur erwähnt, dass die Schöffen, die Gericht sind, im Rahmen der Stadtverwaltung eine immer größere Kompetenz auch innerhalb des Rates erhalten. Offenbar von 1369 zählen sie zum vollen oder erweiterten Rat. Andererseits haben die Ratmannen stets dann von der Zuziehung der Geschworenen, also der Handwerker, abgesehen, wenn Willküren Handwerkssachen nicht betrafen. Die Handelsinteressen wurden stets ausschließlich von den Patriziern, auch durch Willkürgesetzgebung, gewahrt. Das hat den unterstreicht den Fortbestand des immer fortbestehenden Unterschieds der Gesellschaftsschichten und bedeutet von hier aus auch eine materielle Kompetenzdifferenzierung der politischen Unterschiede. Es ist allerdings zu beachten, dass in Breslau wie überhaupt im Osten Deutschlands die Patrizierschaft in viel höherem Maße fluktuierte, als dies in den festgefügten Städten West- und Süddeutschlands der Fall war. Wie weit sich hier Parallelen zu Italien ergeben, vermag ich nicht zu beurteilen. Vor allem auch der Wechsel von Bürgergeschlechtern in den Landadel ist häufiger als im Altreich. Erst im Rahmen der Hussitenkriege, also Anfang des 15. Jahrhunderts, verändert sich dies und es kommt zur stärkeren Beteiligung auch der kleineren Leute. Eine Bemerkung noch zu den Ältesten. Sie erscheinen deutlich nur im Hochmittelalter. Ihre Bedeutung verschwindet im 14. Jahrhundert. Das wird dadurch aufgewogen, dass der Rat in immer stärkerem Maße sich durch Kooptation selbst ergänzt. Man bekommt hier die Stadtverwaltung auch dann vollständig in die Hand, was sich dann erst bei der Machtübernahme durch den frühneuzeitlichen, eher absolut wirkenden Landesherrn erledigt. Zeitpunkt hierfür, für das Ende dieser Art städtischer Autonomie, ist grosso modo das Ende des Dreißigjährigen Krieges. In den Jahren ab 1635, Ende des Dreißigjährigen Krieges ist ja nicht mit dem Friedensschluss selbst so faktisch gegeben, ist dies beendet, sodass die Übernahme preußischer Verwaltungsformen ab 1741 der Sache nach im Grunde nichts mehr verändert, sondern nur noch den Landesherrn auswechselt. Echte Umbrüche in die neue Zeit gibt es dann erst in den Gemeindestadtreformen Stein-Hardenberg, also ab 1807. Vorher ist im Gegenteil, also im Mittelalter, die Entwicklung, die den Bereich städtischer Autonomie gegenüber dem Stadtherrn auszuweiten. Besonders das Magdeburger Recht schreitet hier so voran, dass der Rat als Selbstverwaltungskörper ausgebaut wird und sich neben die Schöffen setzt. Das geht in Breslau so weit, dass rechtspolizeiliche Akte, die wir heute etwa der freiwilligen Gerichtsbarkeit zurechnen würden, also Eintragungen in Hypothekenbüchern, Bestellung und Notierung von Verträgen und so weiter, nicht nur im Gericht, bei den Schöffen, sondern auch vor dem sitzenden Rat vollzogen werden können. Die bisher einhellige Meinung nimmt an, dass es einer Bestätigung durch den Landesherrn für die Willküren oder Statuten nicht bedurft habe. In der Tat ist in älteren Statuten von einer Mitwirkung des Landesherrn häufig keine Rede. So heißt es etwa 1321, anno etc., habitum est generale judicium et de consensu omnium seniorum, inter cetera ista fuerunt publicata, und man schließt, hic ad alia ibi proclamata fuerunt et ab omnibus universaliter approbata, und vom Landesherrn ist nicht die Rede. Oder es heißt wenig später, statutum est ad dominis consulibus et omnibus senioribus civitatis, mit ähnlichen Schlussformeln. Doch gab es hier Entwicklungen. Insbesondere erwähnte ich bereits, dass diese Statuten nicht selten in Form von Privilegien überliefert sind. Vor allem erwirkt die Stadt selbst in zahlreichen Fällen Rechtsänderungen durch Privilegerteilung seitens des Stadtherrn. Wenige Beispiele. 1327 wird unter Verwendung des technischen Gratia, das bedeutet Privileg, eine erbrechtliche Regelung. Ich erinnere hier an die Diskussion gestern über die Frage, was Rechtssache und was Willkürsache ist. Hier ist ganz eindeutig eine rein erbrechtliche Frage Willkür, durch Willkür geregelt, mit einer über die Eidesleistung der Ratmannen und die Kompetenz des sogenannten Zaudengerichts, das ist möglicherweise ein Erbe polnischen Rechts verbunden. Oder 1339 ändert König Johann von Böhmen das der Stadt verliehene magdeburgische Recht in zwei Erbrechtspunkten ab, das von Herrn Kollegen Willoweit gestern schon angedeutete Problem des Repräsentationsrechts der Enkel betreffend und das der weiblichen Gerade, einem zentralen Problem des sächsisch-deutschen Erbrechts, eine Sondererbfolge bestimmter Vermögensgüter nur in weiblicher Folge, während andere Vermögensgüter nur in männlicher Folge sich weiter vererben, darf ich mal so vereinfacht sagen. Es wird dabei die Form des durchaus solennen Privilegs gewählt. 1336 ergeht andererseits ein Privileg über einen so typischen Willkürgegenstand wie die Lohnsätze der Müller. Die Beispiele lassen sich unschwer vermehren. Es gibt ein sehr umfangreiches Rechtsbuch, Summe der rechte Weg genannt, von ca. 2000 Artikeln Ende des 15. Jahrhunderts, das eine Fülle solcher Privilegien enthält, die inhaltlich Willküren des Rates sind. Regelung erscheint einmal als Willkür, einmal ausschließlich als Privileg und nicht selten heißt es dann schlicht Gratia super Willkure. Also ist alles im Fluss, abhängig sind diese Dinge von den jeweiligen politischen Konstellationen. Und im Konfliktfall, das mag das Entscheidende sein, setzt sich der Stärkere durch und das ist meistens der Landesherr. Das zeigt sich besonders deutlich in Krisen, wie etwa denjenigen im Jahr und nach dem Jahre 1418. Im Zusammenhang nach den Hussitenkriegen gab es dort bestimmte Unruhen. Ich erwähne hier eine Frage, die Herr Kollege Willoweit im Anschluss an das Referat von Herrn Kollegen Savelli angesprochen hat. Die Frage des Anwachsens der Normenmassen im Spätmittelalter. Neben diese Willküren tritt ja das Stadtrecht. Und auch dieses entwickelt sich weiter. Es werden die Rechtssprüche des Rates in Breslau, des Schöffengerichts, Entschuldigung, in Breslau gesammelt, aufgezeichnet. Als Records oder Reports im angelsächsischen Recht. Es gibt da ganz interessante Parallelen. Diese Sammlungen werden vervielfältigt, erweitern sich schrittweise, je nachdem, was dazukommt, werden hunderte von Kapiteln und Seiten stark, werden dann im 14. Jahrhundert systematisiert. Und zwar ist die Frage der Art und Weise dieses Systems noch offen, angelehnt teilweise vielleicht an Jus Commune Systematisierungen, insbesondere solche des Codex, durchaus auch selbstständige Systemversuche. Und diese systematisierten Rechtsbücher werden ihrerseits dann an andere Städte weitergegeben und sie werden von der Stadt selbst als eigenes Stadtrecht aufgefasst. Seit Ende des 14. Jahrhunderts erscheinen ganz technisch als Stadtrecht und werden interessanterweise dann wiederum im 15. Jahrhundert den Magdeburgern vorgelegt als angebliche Willkür von Breslau. Man sieht, ich schalte zurück, dass im Einzelnen der Gang der Dinge fließend ist. Es ist nicht immer sichtbar, ob eine Regelung im Einzelnen Privileg ist der Sache oder Willkür. Jedenfalls erlässt der Landesherr auch spezifisch stadtrechtliche Normen. Dieses Ergebnis ist eindeutig, auch wenn ich im einzelnen Punkt für diese Regelung oder jene mich streiten kann. Auf der anderen Seite ist eindeutig, dass ein Reservatbereich städtischen Rechts bleibt. So wie das Magdeburger Recht ja nicht nur personell, sondern auch inhaltlich privilegial garantiert ist. Andererseits wird man nicht annehmen können, dass die entsprechenden Erlasse der Landesherren stets auf Veranlassung oder auch stets nur mit Zustimmung des Rates erlassen seien. Meistens ist das natürlich der Fall. Die Forschungslage ist hier noch verhältnismäßig offen. Neben der Willkür als Eigenkompetenz und Privileg als Fremdkompetenz erscheint weiterhin noch eine weitere Form. Ordnungen ergehen nicht selten in urteilsförmiger Gestalt, als Judizium, sodass etwa der Rat als Schiedsinstanz oder Gericht auftritt. Ein Beispiel, 1327 wird in förmlicher Urkunde bekannt gegeben, dass vor den Rat die Krämer, Kleinhändler der Stadt erschienen seien, die, ich zitiere, übersetzt, klagten uns mancherhande Gebrechen, also Streitigkeiten, Irrtümer, die sie hatten an ihrer Krämerei, an ihrem Kleinhandel und baten, dass wir ihnen dazu helfen würden, sagt der Rat, auf ein Recht. Und dann folgt eine ganze Krämerordnung. Diese ist in Form eines Urteils gekleidet, obwohl den Ratmannen dann am Schluss noch das Recht eingeräumt wird, die, ich zitiere, vorgenannten Sachen zu mehren und zu mindern, vermehren oder zu vermindern, so wie sich das schickt im Lauf der Zeit, also nach Gutdünken, nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten, Utilitas. Und am Schluss wird dann den Krämern, obwohl sie nur ein Urteil erbeten haben, dann noch eine Pönformel, eine Strafandrohung aufgedrückt für den Fall, dass sie gegen diese Ordnung verstießen. Es ist hier zu vermerken, dass sich vor dieser Entwicklung ein Prozess abspielt, wie überall in den Gründungsstädten im Osten, der diese Gesetzgebungskompetenz überhaupt erst ermöglicht. Es ist dies die Ausschaltung des Locator, des Gründungsunternehmers. Für Breslau ist er namentlich bezeugt. Er bekommt, wie fast überall, einen Teil der Erbvogtei, also des Gerichts, die sich auf die hohe und die niedere Gerichtsbarkeit erstreckt hat. Aufgabe ist es, den Vorsitz zu übernehmen, das Urteil zu erfragen und auszugeben und auch zunächst die Vollbürgerversammlung zu leiten. Er erhält dafür einen Anteil an den Einnahmen. Und nach verhältnismäßig kurzer Dauer, ich will hier keine Einzelheiten ausbreiten, geschieht es überall, dass diese Erbvogtei, also das Recht des Amtes des Locator, in die Hände zunächst von Patriziergeschlechtern gerät und von diesen dann vom Rat der Stadt übernommen wird. Dieser Vorgang ist fast allgemein. Etwas deutlicher, und jetzt verlasse ich Breslau und gehe kurz zu Lübeck über, sehen wir im Punkt der Willkürkompetenz bei der Reichsstadt Lübeck. Bereits das Privileg Heinrichs des Löwen von 1163, wie auch die nachfolgenden Privilegien, insbesondere das sogenannte Barbarossa-Privileg von 1188, gibt dem Rat der Stadt die Freiheit, omnia civitas. Wird vorausgesetzt. Für Dekreta steht in den deutschen Handschriften Code, also Willkür, Einung. Das ist technisch gemeint. Und außerdem hat die Stadt die Kompetenz zur Rechtsbesserung. Das ist das Willkürungsrecht Lübecks und das ist so auch das Willkürungsrecht sämtlicher Städte lübischen Rechts. Allerdings, und im Unterschied zu Lübeck ist das zu beachten, bei den anderen Städten lübischen Rechts, die durchweg landsässige Städte sind, also in den Territorialverband des Landesherrn eingebunden sind, gab es hier jeweils unterschiedliche Vorbehalte des jeweiligen Stadtherrn. Es gab dort Zwergstädte, in denen der Stadtherr, also der Landesherr, fast alles zu sagen hatte. Es gab bedeutende Handelsstädte lübischen Rechts bis hin ins Baltikum, in denen eine solche Kompetenz praktisch wegfiel und alle Schattierungen dazwischen. Das ist der Grund, weswegen ich mich nachher bei der Frage der Verwaltung, der ich mich vielleicht aus Zeitgründen etwas kürzer fasse, auf Lübeck dann nicht mehr zurückkommen werde. Wie gesagt, wandern in Lübeck die Willküren in die Rechtshandschriften und werden gemeinlübisches Recht. Es erhielt sich allerdings ein gewisser fester Bestand städtischer Willküren als sogenannte Bursprache, Bürgersprache, wörtlich übersetzt. Diese wurde jährlich öffentlich verlesen. Der Gesetzgebungsgewalt unterworfen waren die Bürger, also die Stadt nicht im räumlichen, sondern im personalen Sinn. Es gab, wie gesagt, keine Schöffen im lübischen Recht, deswegen konzentrieren sich alle Kompetenzen beim Rat der Stadt. Diese Kompetenz findet sich in den Rechtshandschriften des Mittelalters, sie findet sich noch in der Kodifikation des lübischen Stadtrechts von 1586, die eine gewissermaßen offizielle Redaktion darstellt und in der Tradition durchaus auch der Stadtrechtsreformationen steht, also schon unter einem gewissen, wenn auch in Lübeck geringeren Einfluss als anderwärts Einfluss des Jus Commune steht. Bürgerliche Beteiligung ist im ganzen Mittelalter und der frühen Neuzeit möglich, aber nicht zwingend. Alle Grade vom bloßen Ratschlag bis zur vollen Zustimmung findet sich in Lübeck wie in anderen Städten des lübischen Rechtskreises. Überaus häufig wird der alte Rat, also derjenige aus dem Jahr davor, als beteiligt bezeichnet, niemals aber der sitzende Rat alleine als willkürend genannt. Großes Gewicht wird der Unterschied der Formulierungen nicht gehabt haben, und zwar wohl umso weniger, je kleiner die Stadt gewesen ist, also umso mehr politisches Gewicht auch nicht im Rat sitzende Personen haben konnten. Die Willküren bedurften der Bekanntmachung. Die ursprünglich ältere Form ist die der mündlichen Verlesung. Zur Verkündung auf Markt und Straßen kommt die Verlesung in den Kanzeln der Kirche. Diese verschwindet erst im 18. Jahrhundert in den zumeist reformierten, also protestantischen Städten lübischen Rechts, denen die Geistlichkeit das als Kanzelmissbrauch abzulehnen beginnt. Daneben gibt es natürlich im Laufe der Zeit Anschlagbretter im Rathaus und dergleichen. Meine Damen und Herren, so viel zunächst zur Frage der Gesetzgebung. Einige Worte zum Problem der Verwaltung. Zunächst ist zu beachten, dass eine gedankliche Trennung von Verwillkürung, also Gesetzgebung und Verwaltung, umso weniger stattfinden kann, als ihre geistigen Ursprünge verwandt, wenn nicht sogar identisch sind. Die Anfänge der Verwaltungshoheit gründen sich natürlich auf die Anfänge der Verwaltung selbst. Wie bei der Gesetzgebung ist auch hier der erste Ansatz der Rechtsprechung. Das zeigt sich bereits daran, dass das hervorragendste Element städtischer Verwaltung, nämlich das Stadtbuchwesen, einem rechtsprechenden Organ angesiedelt ist. Es ist dies zunächst das Gericht, ich spreche jetzt allgemein für alle Städte dieses Rechtskreises, wobei sich auch nach Auftreten des Rates, also im magdeburgischen Rechtskreis etwas später, auch dieser, der Rat, eine Liber Memorialis zulegt. Kleinere Städte des deutschen Ostens sind über dieses einheitliche Stadtbuch nie hinausgekommen, bis zur frühen Neuzeit. Bis zu dem Zeitpunkt nämlich, als die Verwaltungsorgane des Territorialstaats die hier liegenden Kompetenzen der Stadt entzogen haben und damit eine eigenständige Verwaltungsweiterentwicklung überflüssig machten. Die Entwicklung der Verwaltung ist also zunächst diejenige der Registraturen, da ist sie ablesbar. Diese Registraturen ihrerseits sind mit stärkerer Ausdifferenzierung der Ämter verfeinert worden. Einiges hier zu Breslau. In Magdeburg selbst waren die Schöffen, also der Mutterstadt, die sich durch Wahl auf Lebenszeit selbst ergänzten, vom Rat, der sich aus der Kaufmannschaft hervorging, unabhängig geblieben. In Breslau waren die Schöffen eine Art Ratsmann in zweiter Garnitur. Der Rat war grundsätzlich auf ein Jahr gewählt. Und zwar von den weichenden Ratmannen, also ein System der Kooptation. Es gab dann in den Zunftunruhen Änderungen, zeitweilig ein Dauerregiment von 24 Ratmannen. Das führte zur Misswirtschaft. Und zwar so, dass König Albrecht II. Von Habsburg die Stadtverfassung mit alljährlicher Wiederwahl wiederherstellte. Und gerade dieses Eingreifen des Landesherrn, das keineswegs einmalig ist, zeigt, dass von einer Verwaltungs- und damit auch Verfassungshoheit der Stadt selbst jedenfalls nicht die Rede sein kann. Was im Übrigen Verwaltung von Verfassung unterscheidet, ist für die mittelalterliche Stadt im Grunde nicht zu sagen. Ich will das deswegen hier nicht vertiefen. Die einzelnen Schwankungen der Ratszahl, die sich finden, seien hier nicht nachgezeichnet. Im Prinzip kehrt die Stadt zu einer Wahlordnung zurück im 15. und 16. Jahrhundert, die Karl IV. Gegeben hatte. Die Ratmannen und Schöffen waren ehrenamtlich tätig, bezogen keine Gehälter, wohl aber Aufwandsgelder, die durchaus beträchtlich waren. Wichtig war etwa das Amt des Hauptmanns der Landeshauptschaft, eine schlesische Spezialität, Siegelgelder, Tätigkeiten als Kellerherren, Mühlherren und so weiter. Und vor allem ist natürlich zu erwähnen, dass der Rat aus dem besonderen Fass im Schweidnitzer Keller einen besonderen Wein erhielt. Ein besonderer Streitpunkt, und darauf läuft vielfach die Hoheitsfrage hinaus und erschöpft sich darin, ist die Finanzverwaltung. Hier stehen bereits im 13. Jahrhundert die Interessen des Landesherrn und die der Stadt einander scharf gegenüber. Im 13. Jahrhundert noch gibt es freilich verhältnismäßig niedrige Abgaben an den Landesherrn. Diese resultieren aus dem Gründerleihezins. Dazu wohl von jeher eine Grundsteuer. Während der Zugriff auf die Steuerpflichtigen selbst im 13. Jahrhundert durch Stadt und Herzog erfolgt, ändert sich dies, und zwar als im Zuge der Unabhängigkeit Schlesiens von Polen seit 1295 die Herzöge, die einen gesteigerten Finanzbedarf haben, von den Städten Direktabgaben fordern, dafür aber dann die Frage der Refinanzierung, also die Frage, woher die Städte diese Gelder bekommen, der Stadt selbst überlassen. Genau dieses ist für die Frage der Finanzhoheit ein entscheidender Punkt. Dementsprechend wird der Erbgeschoss, das ist die Hauptsteuer, die auf Grundstücken, vor allem Häusern, liegt, in der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert eine städtische Steuer. Dazu kommen gelegentliche Kollekten, die ebenfalls den Finanzbedarf der Stadt nach außen abdecken. Die großen Zahlungen veranlassen 1299 dann einen Stadtschreiber zur jährlichen Aufstellung von Übersichten der Haupteinnahmen und Ausgaben und daraus entstehen dann die jährlichen Rechnungsabschlüsse. Vor allem schreitet man auch zur Aufnahme von Anleihen, was wiederum eine Intensivierung der Verwaltung zur Folge hatte, indem etwa die Grundschulden, darf ich mal sagen, also Hypotheken, ganz untechnisch gesagt, in besonderen Büchern verzeichnet werden. Einen Haushaltsplan gab es nicht, sondern es wurden nur die Erfahrungen der Vorjahre beachtet. Breslau und andere Städte im Ostraum wichen in diesem Bereich stark von den Verhältnissen der west- und süddeutschen Städte ab. Den Haupteingang erbrachten Realsteuern und nicht indirekte Steuern. Erst das 15. Jahrhundert ändert hier. Gelegentliche Reformen durch den Landesherrn zeigen, dass die Stadt nicht in vollem Umfang selbstständig war. Es ergehen Steuerneuordnungen, etwa durch König Sigismund 1420, wobei außer der Schanksteuer auf Bier eine solche auf Met erhoben wird, und zwar mit dem konkreten Ziel, die verschuldete Stadt Breslau hier zu entschulden. Es gibt daneben natürlich noch andere Einkommensquellen. Die durchaus ebenso zu Buche schlagenden Zölle beruhen weitgehend auf Berechtigungen durch die Herzöge. Es waren ursprünglich direkte Abgaben an den Landesherren, sodass sich noch 1261 diese Zölle als Nostra Teoloma gegenüber der Stadt darstellen, die ausdrücklich dem Landesherrn vorbehalten sind. Ähnlich liegt es bei Niederlagsrechten im 14. Jahrhundert. Zolltarife erscheinen im 14. Jahrhundert als Privileg. Die Finanzverwaltung ist Zentrum der allgemeinen Verwaltung. Daneben stehen Einzelverwaltungen, die Wehrverwaltung etwa. Große Zuschussverwaltungen fehlen, wie sie die Neuzeit dann bringt. Im Prinzip ist es eine Überschussverwaltung, die die Stadt in die Lage setzt, nach außen die Dinge dann auch durchzuführen. Meine Damen und Herren, auf sehr spezifische Sonderentwicklungen will ich nicht näher eingehen, die sich natürlich überall in allen Landschaften finden. Als Schluss habe ich Ihnen auch keine griffige These zu bieten. Es ergeben sich in diesem Zusammenhang Facetten, es ergibt sich kein Auge, durch das wir ein sehr geschlossenes, einheitliches Bild sehen, aber genau das ist das Problem der historischen Entwicklung, von dem ich Ihnen vornehmlich die Ausgangslage schildern wollte und das Spannungsfeld, aus dem sich die landsässigen Städte nie haben lösen können und die es hier verhältnismäßig bruchlos seit Mitte des 15. Jahrhunderts ermöglicht haben, dass der Landesherr auf den verschiedensten Gebieten in immer stärkerem Maße in die Städte eingreift, wobei ich betone es, das quantitative Element nicht zu vergessen ist, sodass sich durchweg zeigt, dass die größeren Städte ein stärkeres Maß an Selbstständigkeit gegenüber dem Landesherrn bis ans Ende der eigentlichen Periode der städtischen Autonomie aufweisen können, was sich selbstverständlich aus ihrer Finanzkraft, aus ihrer Wehrkraft, die sehr früh auch schon zur Ausbildung städtischen Militärs führt, das dem Fürsten zur Verfügung gestellt werden kann, ergibt. Vielleicht mag sich aus diesen einzelnen Facetten ein geschlossenes Konzept im Vergleich ergeben. Ich kann das einstweilen jedenfalls nicht tun und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Minuti. No, facciamo, es ist vielleicht besser sofort die kleine Zusammenfassung oder weiß nicht. Ah, ja. Ja? Es bringt nur vielleicht 5 Minuten, nicht mehr. Io mi scuso perché sarà molto incompleta la mia, il mio riassunto, sia per ragioni linguistiche, perché il mio tedesco è quello che è, sia per ragioni di competenza, perché io non sono uno storico del diritto, tantomeno, cioè non le so. Quindi abbiate pazienza, può darsi che racconti anche qualche sciocchezza, scusatemi. E poi era anche difficile, perché dunque noi qui abbiamo esaminato tre città che sono Breslau, Lubecca e Magdeburgo. Anche se si è parlato più di Breslau e di Lubecca, e l'abbiamo esaminata dal punto di vista, secondo le due coordinate, della legislazione e dell'amministrazione, per meglio dire della autorità amministrativa, insomma, no? Della competenza amministrativa. E quindi gli incroci sono stati frequenti, anche con spostamenti rapidi da una situazione all'altra che io non sempre ho seguito. In più c'è la grande difficoltà di riuscire a decifrare per me le cifre, insomma, dal tedesco in italiano, anche questo è un problema. Allora, l'inizio, un'introduzione molto breve, importante però sui concetti, sul fatto che è molto difficile usare concetti moderni per leggere situazioni risalenti, no? Anche per il Medioevo, e queste qui sono cose che si sanno, infatti anche Ebel è andato abbastanza via su questo. E poi dopo, ecco, un problema che è stato, mi pare, importante. Dunque, si tratta di città della centro e della, cioè centro orientali, nord e centro orientali. Questa è la zona che si, della Germania che si esamina. Il professor Ebel ha spesso ripetuto che questa zona presenta caratteristiche molto diverse dalla parte invece sia occidentale che meridionale della Germania. Questo è un altro punto molto importante. Un primo concetto che è stato presentato, che poi qualche volta è ritornato, che forse vale la pena sottolineare, questo l'ho riferito a Lubecca, ma poi è stato anche generalizzato, il concetto di Oberhof, cioè di città madre che ha un rapporto con queste città figlie, e quindi ci sono naturalmente dei discorsi di anche che riguardano il diritto, l'ordinamento giuridico, eccetera, che da questo punto di vista qui sono importanti. No? Un'altra osservazione di partenza per questa zona che ho detto prima, cioè centro-nord orientale, mediamente, professor Ebel dice, c'è un ritardo di 100 anni dal punto di vista dello sviluppo sia sociale che politico che economico, rispetto al resto, all'Italia almeno, ecco, quindi questo è un altro. E ha ripreso quell'osservazione che aveva fatto ieri il professor Schlosser, queste città che in realtà qualche volta sono villaggi, insomma, spesso sono villaggi, quindi l'aspetto sociale della città, cioè di questi insediamenti, che è molto importante da tenere presente. Poi ha cominciato a esaminare il problema della legislazione. Qui c'è questo problema di fondo, tanto per cominciare, normalmente c'è un privilegio all'origine della città e soprattutto della competenza legislativa della città, un privilegio che viene dato dal Signore. No? Questo, in base a questo privilegio si articola anche una fondamentale distinzione fra il vero e proprio diritto della città e invece le vilcure, cioè i decreti, insomma, cioè la legislazione volontaria, insomma, che la città con i suoi organi fa, no? Questa articolazione fra un diritto proprio, insomma, in senso pieno, e un diritto invece oggi si direbbe arbitrario, vilcura oggi vuol dire arbitrio, insomma, nel tedesco moderno, ma invece giustamente qui significa la legislazione che viene prodotta direttamente dalla città al di fuori dalla competenza e dalla sovranità, se possiamo dire così, del Signore. Anzi, addirittura è molto importante, ebbe l'ha sottolineato più volte, queste vilcure non hanno bisogno neanche dell'approvazione da parte del Signore. Ecco, questo rapporto, questo triangolo, privilegio, diritto proprio e decreti, e invece diritto volontario, insomma, mi è parso di capire un po' una struttura che rimane sempre in tutto questo discorso che verrà fatto. Ha esaminato il problema della legislazione da tre punti di vista, chi è competente, in che modo avviene la legislazione, che, su che cosa, no? Ecco, questi tre elementi qui. Prima città esaminata Breslau, notizia dal 1000 circa, di origine slava, mi pare di aver capito che il privilegio ducale risale al 1200 e 95 forse o da 61, 61 o da 95, das Privileg für Breslau, 61, quindi 61, questo privilegio ha sempre ha questi due aspetti, nel senso che definisce da una parte il diritto soggettivo del titolare del privilegio, cioè del destinatario del privilegio, no? Quindi c'è un aspetto positivo del privilegio, cioè, sì, positivo, diciamo così, del privilegio, nel senso che è legittima poi a fare delle cose, colui a cui il privilegio è destinato, c'è l'aspetto negativo che è naturalmente il vincolo a cui il destinatario del privilegio è tenuto di rispettare la generalità del diritto facente capo a colui che il privilegio dà, no? Quindi questo è normale, insomma, comunque. Il contenuto del privilegio. Il termine usato, se ho capito bene, cioè anzi ho capito bene senz'altro, in tedesco è Anordnen und Festlegen, le condizioni all'interno della città. Questo secondo me è molto importante, questo Anordnen und Festlegen vuol dire veramente fissare e ordinare, insomma, mettere in ordine, no? Quindi c'è questa dimensione che anche ieri era stata richiamata. Allora, questa legislazione volontaria è molto importante. Mentre il privilegio in latino, tutto il resto viene prodotto invece in volgare, anche questo è una notizia questo è interessante. Il titolare della legislazione volontaria è l'assemblea, è inizialmente l'assemblea di tutti i cittadini che è convocata dai consules nel Rathaus, tutti i comuni homines sono obbligati a partecipare. Qui c'è un problema, cioè il rapporto fra questa legislazione volontaria e il vero e proprio diritto è un rapporto un po' ambiguo, insomma, nel senso che c'è una distinzione di fondo anche dal punto di vista giurisdizionale, perché mentre le Rechtssachen, le cose di diritto, sono decise dagli scabini, cioè dai tribunali ordinari, le cose invece che hanno gli affari che cadono nella ambito della legislazione volontaria sono invece decise dal Consiglio cittadino. Quindi questa è una distinzione di fondo dal punto di vista funzionale, dal punto di vista della giurisdizione. Però in realtà dal punto di vista dei contenuti sembra che ci sia una notevole sovrapposizione, insomma, no? Fra almeno marginale, fra queste due sfere. Bisogna anche tenere presente che dalla fine del terzo secolo, del primo terzo, cioè dalla metà del XIII secolo, insomma, più o meno, si inaridisce, si estingue, insomma, si rattrappisce l'organo assembleare, e quindi queste vilcuren vengono fatte, cioè allora l'organo che emana, no, che fa legge in quest'ambito qui diventa il Consiglio degli anziani e dei giurati, che poi sono naturalmente i capi delle arti. Ecco. Progressivamente nel XIV e soprattutto nel XV secolo ci sono mutamenti politici che vanno nel senso, si vedrà poi alla fine, di una perdita di autonomia delle città, gli scabini aumentano sempre di più il loro potere. Sì, appunto, c'è tutta questa cosa qui. Il punto finale, qui un'osservazione di carattere generale, diciamo così, il punto finale di questa perdita di potere delle città rispetto all'autonomia, bisogna ricordarselo, era sostanzialmente per questa zona, come però più in generale per tutta la Germania, la fine della guerra dei trent'anni, cioè la metà del 600, è proprio il punto finale in cui proprio anche viene codificato per certi aspetti in un trattato la sovranità del principe territoriale, quindi eccetera. E solo dopo, nel corso dell'Ottocento, in quella zona lì, attraverso quella che era la storia dell'amministrazione prussiana, a partire dalle riforme di Steinhardt nel primo 800 e poi dopo la grande riforma, insomma, di metà, tutto, ritorna in gioco la questione dell'autonomia cittadina. Ma il processo che conduce alla eliminazione dell'autonomia cittadina a metà 600 inizia però 300 anni prima, ecco, questo è il discorso. Mi pare che quello che ho capito è che in fondo dalla metà del 300 alla metà del 600 c'è un lento ma inesorabile processo di castrazione dell'autonomia cittadina con una progressiva presa di acquisto di importanza della figura del signore territoriale, no? Poi vedremo che questo qui diventa particolarmente importante per quel che riguarda l'amministrazione finanziaria, che infatti è la base di tutto quanto, insomma, la questione. Ecco. Scusate, ma insomma è un po' così, io un po' episodico, ma lui era molto più ordinato, insomma. Non è richiesta, ah bene, l'ho già detto, poi dopo qui c'è scritto, vabbè, si parte sempre a privilegio del Signore, fa molti esempi di privilegi, ha fatto una serie di esempi di privilegi che io non ho fatto in tempo naturalmente a registrare, per mostrare come quel triangolo che dicevo prima in realtà continua sempre a funzionare, sempre in atto, insomma, perché il Signore interviene anche con privilegi a modificare i privilegi precedenti e quindi ad alterare il frame, il quadro, insomma, entro cui questo rapporto di competenze a tre, insomma, si muove, no? E anche, appunto, ribadisco, le differenze fra diritto e giurisdizione volontaria non sono sempre rispettate, eccetera. È importante che ci sono naturalmente anche delle raccolte, no, di questi privilegi, a partire soprattutto dalla fine del XV secolo, che sono molto utili e che tra l'altro confermano, per la verità sembrerebbe anche per la Germania, questa grande quantità di legislazione, insomma. Quindi la polemica di ieri pomeriggio potrebbe essere ripresa. Accanto alle Willkure, progressivamente, grazie anche a queste raccolte, che non sono solo di privilegi ma sono anche di decreti, si consolida sempre di più anche un diritto cittadino in senso proprio, insomma. C'è un processo di sistemazione che anch'esso si compie a seconda metà, a partire dalla seconda metà del XIV secolo, che è molto importante perché coinvolge anche, nel processo di sistemazione c'è anche un richiamo al ius comune, al codice, quindi io personalmente direi anche che questo processo di sistemazione corrisponde alla fase in cui, mi sembra che sia logico pensare, che questo processo di sistemazione corrisponde alla fase in cui cessa, perde piede l'autonomia della cittadina a favore del potere del signore territoriale. E infatti subito dopo qui c'è scritto che anche il signore, in concomitanza con questo, cresce, aumenta e usa sempre di più il suo potere di fare norme per la città, insomma, no? Anche se rimane sempre un ambito riservato di diritto cittadino che sarà estinto, che si estinguerà solo appunto alla fine dei cent'anni. Va bene, quindi questo decreto, esprime la competenza propria della città, mentre invece il privilegio esprime una derivazione esterna di questa competenza. Ci sono però altre forme di creazione del diritto, soprattutto i giudizi, le sentenze, e questo vale soprattutto in modo particolare per le attività produttive e commerciali, soprattutto minori. Qui ci si opera molto in modo pragmatico, secondo il principio della utilitas, della Zweckmäßigkeit, e così via. Passando a Lubecca, il discorso parte dal privilegio Barbarossa 1188, qui c'è una competenza penale decreti e c'è la formazione di un diritto comune lubecchese, insomma, che è molto importante perché produce effetti, Lubecca è una città madre, produce effetti su tutte le città figlie che stanno intorno. I destinatari di questo diritto sono i cittadini intesi in senso personale, qui non ci sono scabini, tutte le competenze si concentrano nel Consiglio cittadino, La partecipazione dei cittadini è possibile ma non è obbligatoria. Per quel che riguarda la validità di questi decreti è condizionata al fatto che siano resi noti, quindi ci sono tutte queste procedure di lettura pubblica, eccetera, eccetera. Dopo il professor Ebre è passato a esaminare, io salto molte cose evidentemente, invece il secondo aspetto, più brevemente del primo, che è quello dell'amministrazione, della competenza amministrativa. Gli inizi di questa competenza, insomma, di questa funzione fondamentale della vita comune organizzata, è indistinguibile dal momento giurisprudenziale, dal jus dicere, insomma. Quindi è nel tribunale all'inizio che si trovano le radici della funzione amministrativa. All'inizio lo sviluppo dell'amministrazione è quello della legislatura. Qui anche è stato esaminato diversamente la città di Breslau, la città di Magdeburgo, però in modo abbastanza rapido. Naturalmente per il Medioevo è impossibile ogni distinzione fra amministrazione e Costituzione, quindi i discorsi che il professor Ebre ha fatto sul piano amministrativo in realtà toccano anche il problema della struttura costituzionale. Mi pare che la parte più importante su questo aspetto qui dell'amministrazione riguarda invece l'aspetto finanziario. Cioè mi sembra di aver capito che, secondo il professor Ebel, mentre l'inizio del fenomeno amministrativo va identificato nella funzione giurisdizionale, invece l'acme della questione amministrativa passa subito al problema finanziario. Ecco, quindi anche qui così c'è, secondo me, un triangolino da tenere presente: amministrazione, giustizia e finanze. Non a caso, allora lì c'è tutto il problema finanziario, un problema finanziario che inizialmente regola il rapporto fra la città e il signore, nel senso che la città è tenuta dal XIII secolo a dare, naturalmente, a versare delle quote al signore, no? E poi dopo però c'è anche, in conseguenza di questo, un progressivamente sempre più razionale sistema finanziario e fiscale interno alla città che si sviluppa fra il XIII e il XIV secolo secondo modi diversi per le diverse città, però in generale l'est si distingue, questa zona, anche per questa struttura fiscale su cui poi, se volete, farete delle domande. Lui non ne ha parlato moltissimo, però ha fissato alcuni punti che io non ho fatto in tempo a registrare bene perché sono cose precise, quindi in generale, anche per questo aspetto qui, il sistema finanziario di quella zona è diverso, distingue da quella occidentale e meridionale. La presenza del principe qui mi è parso di capire che è maggiore che non in campo legislativo, come sua intenzione, sua volontà e sua anche proprio iniziativa di intervenire riformando progressivamente il sistema finanziario. Cioè, mi sembra che l'attenzione del principe sia maggiore per questo aspetto qui finanziario e quindi direttamente anche per l'aspetto amministrativo, piuttosto che non per l'aspetto legislativo. È una notazione per certi aspetti ovvia, però mi sembra importante fare come lui ha fatto. Importante, l'amministrazione finanziaria, ribadisce, è il centro dell'amministrazione generale. Io tengo a sottolineare che per parte mia che questo problema qui delle finanze evidentemente è strettamente collegato al problema della polizia, cioè all'intervento e supporto che il principe fa al buon funzionamento. Non ci sono tesi finali, non si può avere un quadro unitario, lui anzi, il professor Ebel ha difeso la legittimità e la giustezza di dare delle informazioni distinte e separate. Però certamente, e questo si è visto ripetutamente, insomma la tesi di fondo, e che mi sembra anche a titolo personale la più grande differenza appunto con l'Italia, è che certamente dal XV secolo, dalla metà del XV secolo, la presenza del signore territoriale nei confronti della città è un fenomeno vistoso ed è un fenomeno inarrestabile, e quindi c'è un intervento sempre maggiore del signore nell'autonomia cittadina, che appunto poi, come abbiamo detto, si concluderà nel 600 con una totale unità. Bereich der Gesetzgebungsgeschichte fallen, ob mich auf den ersten Teil Ihres Referats beschränken möchte. Und zunächst einmal einfach fragen, den Satz, den Sie formuliert haben, die Einung tritt als Privileg auf. Also diesen Satz, der Richter ist ja auf dem Boden der Arbeiten, der Arbeit Ihres Vaters, nicht nur konträr, sondern auch nur revolutionär ist. Den kann man nicht akzeptieren. Würde mich mal interessieren, wie das denn aussehen könnte. Einung in Form des Privilegs, alles ausgeschlossen. Langsam. Lentamente. Grazie, Signore. Laut und langsam. Meine erste Frage an Herrn Ebel. In der Konfrontation mit den Arbeiten seines Vaters. Und da sagt Herr Ebel, es tritt die Einung, das heidnische Vertragsrecht, in Form des Privilegs auf. Halte ich also für einen Widerspruch, halte ich für unlösbar. Meine Frage ist schlicht eine Informationsfrage. Was ist denn damit gemeint? Würde mich mal interessieren. Entweder sagt Ebel, und ich sage es auch, ja, Privileg oder Einung. Aber so beides würde mich mal interessieren, wie das gehen kann. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist eine Sache, die ich beim Privileg mal nur fragen möchte, im Raum stellen möchte. Wenn Privileg einen Bezug haben könnte zur Einung, dann nach meiner Meinung nur über den Gesichtspunkt der Huldigung, also beim stadtherrlichen Privileg. Wenn der Herr, der Landesherr, nun ein Privileg erteilt an die Stadt, dann geht dies natürlich auch nicht im rechtsfreien Raum. Es ist nicht so, dass der Herr sagt, also ich begnadige euch, grazia, ja, und ich habe andere Interessen, die sind damit gut abgedeckt, sondern es geht auch vor in rechtlichen Bahnen. Und aus meinem Bereich der stadtgeschichtlichen Forschung kann ich mal etwas überspitzt sagen, die Huldigung geht zeitlich stets dem Privileg voran. Als Beispiel kann ich anführen Heidelberg. Wenn ein Regent an die Macht kommt, geht meist also über die Familie, bei uns ist es als Grafen bei Rhein, dann nimmt er die Huldigung seiner, später ist ein Untertan, also sagen wir, der Bürger entgegen. Die Huldigung ist nicht nur ein Kniefall, sondern rechtlich das Eidesband. Da wird ein Eid abgelegt. Wir erkennen dich als Herrn an. Und der Herr sagt darin, und wir, ich beschütze dich, ich beschütze euch so wie meine Vorfahren. Ja, also die Huldigung ist ein Vertrag, ein eidlicher Akt. Und erst nachdem die Huldigung, die wird auch in Urkundenform ausgestellt, oft in der Pfalzgrafschaft bei Rhein. Und erst wenn die da ist, dann wird das Privileg erteilt. Also in Heidelberg kann man es deshalb gut fassen, oder kann es in diesem oberrheinischen Stadtrecht, ist abgedruckt, kann man es gut fassen in einem Fall, in dem Huldigung und Privileg zeitlich in einem Tag ergehen, Urkunden sind am selben Tag ausgestellt, mal auseinanderfallen. Und zwar hängt es damit zusammen, dass der Herr sich in diesem, der Stadtherr, der Pfalzgraf, allein der Landesherr ist der Gegenüber der Stadt, derselbe Mensch als Stadtherr, dass der Stadtherr sich weigert, die bisherigen Jura ad libertates der Heidelberger anzuerkennen, sagen die Heidelberger. Nein, dann huldigen wir nicht. Also das ist eine Grenze dort, zur Schwelle zum Absolutismus. Natürlich, Herr Schlosser wird es sicherlich entgegenhalten, auch die Rechtsform und das tatsächliche Soziale und so, ist wohl unterschieden, dem bleibt vielleicht nichts anderes übrig. Aber man muss mal sehen, ein rechtlich verschiedener Akt. Die Huldigung nun als Einung zu sehen, sowas finde ich diskussionswürdig. Aber das Privileg dann zur Einung zu bringen, das kann ich gar nicht so mit nachvollziehen. Also der zweite Punkt, die Huldigung ist vielleicht beim stadtherrlichen Privileg eine Möglichkeit sein könnte, eidliches Vertragsrecht unterzubringen. Dann habe ich schlicht eine Informationsfrage bei der Kooptation, in Breslau. Bei der Kooptation sagen Sie, es werden welche nachgewählt vom eigenen Gremium. Das ist sicherlich richtig. Eine Frage ist nur dann bei dem Ältestenrat, wie lange ist denn jemand gewählt? Ich meine, also ich kann ja verschieden sein, ist jemand gewählt auf Jahre, auf Zeit oder auch auf Lebenszeit. Also dort ist meine Erfahrung nur ein empirischer Wert, wo Kooptationsprinzipien herrschen für die Wahl, eigentlich ist ja keine Wahl, für die Wahl zum Rat, dort herrscht Lebenszeitprinzip. Und wenn das stimmen könnte, dann fällt ab, muss nicht sein. Wir können auch auf Zeit ja, kooptieren. Aber trotzdem ist ein zweiter Gesichtspunkt, möchte ich gerne ansprechen, da wo Sie sagen, der sitzende Rat und der älteste Rat. Der älteste Rat oder der alte Rat, das sei der Rat vom Jahr davor. Ob das bei der Kooptation denn stimmen kann. Der alte Rat ist meiner Meinung nach nicht der Rat davor, sondern ist ein eigenes Gremium. Also es gibt zwei Ratsgremien, der sitzende Rat, der die Geschäfte führt, und der alte Rat. Also das kann dazu führen, dass, mal eine Variante aus meinem Bereich, darf ich mal anführen, dass jedes Ratsgremium einen Bürgermeister hat. Also da ist der Bürgermeister des sitzenden Rats, der aktuelle Bürgermeister. Der Rat des alten Rats ist so der Repräsentationsbürgermeister. Ja, so muss ich nur ein bisschen überspitzt sagen, Bundespräsident, Bundeskanzler. Ja, nur ein bisschen gewagt. Aber so, der alte Rat, der hat so die Erfahrung. Der alte Rat, der hat so, der bringt alles ein, was er so an Beziehungsgeflecht auch hat in der Stadt. Aber die Geschäfte, die Arbeit machen die anderen. Macht der junge Rat, der junge Bürgermeister. Also meine Frage ist, ob Ihre Bezeichnung, der alte Rat, ist der Rat der vorhergehenden Periode, ob das so stimmt. Und dann habe ich eine andere Frage, aber die vielleicht auch, ja, die uns ganz reinführt in dieses Einigungsproblem, indem Sie sagen, es werden Statuten überliefert in Form von Privilegien. Das ist ja hochspannend. Also Herr Ebel, wenn Sie ein Willkürbuch haben von 2000 Willküren und die werden in Privilegform, das ist toll, das hat es noch nie gegeben. Also haben Sie eine Fundgrube ausfindig machen können, das ist einmalig. Also das hat auch Ihr Vater jetzt gehabt für seine Geschichte der Gesetzgebung und für die Willkür. 2000 Willküren in dieser Form. Eine Frage oder vielleicht ein Vorschlag, wie ich meinen könnte, dass man diese Sache verstehen könnte im Sinne, also der ewigen Gesetzgebungsgeschichte. Der Rat in Breslau, der hat für mich, also nach Ihrem Vortrag, ein phänomenal starkes politisches Gewicht. Wenn man das Vertragsrecht nimmt für die Stadt, dann hält man den Rat und die Bürger für gleichberechtigt, für gleichrangig. In dem, was Sie ansprechen mit Ursprache, also Bauernsprache oder Gerichts, wie soll man es mal nennen, also Versammlung der Bürger, dort würde ich meinen, ist dieser Fall auch, diese Gleichrangigkeit eher angesprochen. Die ganze Versammlung, die bildet dieses vertragliche Recht. So. Später in Breslau, in ihrem 14. Jahrhundert, da scheint es überhaupt nicht so zu sein. Da kommt jemand und richtet eine Anfrage oder es wird ein Fall entschieden und der Fall, der wird entschieden vom Rat. Und also ist kein Bürger mehr beteiligt. Da glaube ich, ist also, der Rat ist bereits entrückt. Also wenn ich mal dahin den Weg zeichnen soll, wo ich gerne möchte, muss man sagen, der Rat bildet Obrigkeit bezüglich der Bürger. Obrigkeit. Und Sie haben das auch mal gesetzt davor, da sagten Sie mal, bei der Geburtdingsordnung, da ist ein Hoheitsaspekt, der ist nicht zu verkennen. Was für ein Hoheitsaspekt? Wenn man hört Hoheitsaspekt, denkt man natürlich an den Herrn, an den Stadtherrn. Könnte es nicht so sein, jedenfalls bei den Willküren, die vom Rat gefunden werden, dass der Rat gegenüber seinen Bürgern die Obrigkeit bildet, Hoheit bildet. Und jetzt seine Willkür, die entwickelte Form der Willkür, die nicht mehr gefunden wird, wo das Recht nicht mehr gefunden wird in der Bürgerversammlung, sondern im Rat. Und dieses Recht beschworen wird von den Bürgern, manchmal ist es ja noch in Aktion, in Ulm, alle Jahre, Schwörtag, ist da zurückgedrängt. Der Rat findet Kraft eigener Machtvollkommenheit die Willkür, deren Befolgung er verordnet. Also der Rat als Obrigkeit, der Rat als Hoheit, der Rat als Privilegiengeber gegenüber seinen Bürgern, ob dies nicht einen Sinn machen könnte. Habe ich noch ein letztes, ich will also noch nicht auch zu lange reden. Und zwar geht es rein in Ihr. Wo Sie sagen, es gibt Gremien. Das eine Gremium findet Willküren das andere Recht. Willkürsachen und Recht sind streng zu trennen, keine Frage. Wer Recht macht in Breslau, kann man feststellen, das ist der Rat. Wer die Willküren errichtet, das habe ich noch nicht ganz verstanden, ob dies die Schöffen sind oder wer das denn überhaupt ist. Wenn man es nicht weiß, wer dies ist, dann könnte man überlegen, ob dies nicht der Rat ist, nur jetzt in anderer Funktion. Oder noch im Detail besser ausgedrückt, ob nicht dieselben Herren, die Rechtsfinder sind, die im Rat sitzen, die das Recht machen, ob nicht dieselben Herren auch die Willküren errichten. Also so eine Art, wenn Sie wollen, Identität. Nur den Aufgaben nach eine scharfe Trennung. Aber dieselben Leute, das Ratsgremium und das Schöffengremium vielleicht, also wenn Schöffen das wären dort, muss man genau gucken, wie die sich nennen, die Willküren finden. Die müssen auch finden, wie heißt das, dieses Gremium. Und wer sitzt denn da drin? Das sind möglicherweise die Ratherren, nur jetzt in anderer Funktion. Und schönen Dank. Ja, bitte. Ja, ich darf gleich antworten, weil das ja auch eine Reihe von Fakten sind, die ich, wenn ich mich offenbar undeutlich ausgedrückt habe. Punkt 3 ist, lässt sich am schnellsten erledigen, das war die Frage der Kooptation. In Magdeburg, der Mutterstadt, war es so, dass die Schöffen, die historisch das ältere Gremium sind, sich bei Ausfall eines, also Tod im Normalfall eines Mitglieds, durch Kooptation ergänzten, und zwar auf Lebenszeit. Sie wurden dann bestätigt durch den Gerichtsherrn, das war der Burggraf, der für den Stadtherrn, den Erzbischof, das machte. In Breslau müssen wir da unterscheiden, den Rat, der Rat, wie im Idealfall in allen magdeburgischen Städten, war auf ein Jahr gewählt, dass es da dann im Laufe der Zeit gewisse Änderungen gab, Verfassungseingriffe auch seitens des Stadtherrn, der in diesem Fall Landesherr ist, das ist nicht stets identisch, aber hier auch erwähnte ich, auf ein Jahr gewählt, und zwar der weichende Rat, also der Rat, der jetzt im Jahre 1320, sage ich mal, sitzt und der dann auf, ich weiß nicht, was das war, Weihnachten wohl, dann ein neuer Rat gewählt wurde. Dieser weichende Rat bestimmte die Ratmannen für das neue Jahr, wobei da auch Personenidentität sein konnte. Und davon zu trennen ist die Zuwahl der Schöffen, die zwar dem Ideal nach auch in Breslau, so meinten es jedenfalls die Magdeburger, nach dem Magdeburger System funktionieren sollte, das aber hatte sich in Breslau, wie auch in den meisten anderen Städten, geändert und das Schöffengericht geriet in den Machtbereich des Rates. Im Übrigen gibt es da natürlich, in Lübeck war es wieder anders, verschiedene Formen, ob etwa der weichende Rat bei bestimmten Gelegenheiten, wenn es denn Personengleichheit nicht war, dazutreten konnte, so in Lübeck relativ häufig. In Magdeburg, in Breslau ist das seltener überliefert. Da gibt es im Grunde in jeder Stadt eine besondere Entwicklung, die ich hier nicht nachzeichnen kann. Reicht das für die Frage? Natürlich ist der Sache nach die Kooptation zu trennen von der Bestimmung des Weichenrates für den Neuen. Es kommt aber dann soziologisch auf das Gleiche hinaus, wenn es immer der gleiche Personenkreis ist, der allerdings bezüglich des Rates jährlich wechselt, so im Normalfall. Das ändert sich aber dann schon, wenn die Handwerker beteiligt sind und auf Seiten der Innungen längere Zeit zwei Ratsherrenposten besetzt wurden. Die anderen Fragen hängen weitgehend miteinander zusammen. Vielleicht ein Missverständnis vorneweg. Diese Sammlung der Rechte Weg, diese ca. 2000 einzelnen Kapitel, manche sind seitenlang, manche sind bloß einen Satz stark. Es ist eine typische, aber in diesem Umfang für Deutschland seltene Sammelhandschrift, in der Rechtsquellen verschiedenen Ursprungs zusammengefasst sind und zwar einer gewissen Redaktion unterworfen sind. Das sollte mal durchgeführt werden von den Buchstaben A bis Z, es ist bis X gediehen. Dann abgebrochen, weil wohl der Verfasser verstorben ist. es enthält Magdeburger Schöffensprüche, es enthält Privilegien, es enthält Willküren und nicht, also keine 2000 Willküren. Wenn man allerdings, schätze ich, die verschiedenen Rechtsquellen Breslaus, in denen sich Willküren finden, der Zeit vom beginnenden 14. Jahrhunderts, also die ersten, die überliefert sind, bis zum, sagen wir mal, bis zum Reformationszeitalter, Mitte des 16. Jahrhunderts zusammennimmt, dann kommt man sicher auf 2000. Das kommt man aber auch für andere mittelalterliche Großstädte. Denn im Grunde ist jeder Ratsschluss, wenn Sie so wollen, eine Willkür. Da müsste man sich jetzt über die Kategorien einigen und da, übrigens, also ich ediere dieses Monstrum. Das Rohmanuskript ist fertig und ich hoffe, dass ich, wenn ich das fertig ist, in zwei Jahren, vielleicht ein, zwei Jahren, wird das dann auch als Buch erscheinen können. Die Frage der Definition der Willkür führt zu den übrigen Punkten, die ich vielleicht zusammenfassend beantworten möchte. Man sollte hier die Idealvorstellung, hi Willkür, hi Privileg, hi Recht, wie sie als These formuliert ist und wie sie als These sehr fruchtbar gewesen ist, nicht zur Gewaltanwendung für die Quellen benutzen, so wie sie nun mal erscheinen. Und wenn Sie sagen, es könne nicht sein, dass die Einigung als Privileg erscheint, dann halte ich schlicht dagegen. Die Quellen sagen das aber. Und dort steht als Überschrift im rechten Weg bei einer Willkür, Gratia super Willkure. Und an dieser Aussage komme ich nicht vorbei. Und wenn ich dann Sie im Original, das ist teilweise auch noch greifbar, ist immer ein bisschen problematisch jetzt mit den polnischen Archiven, aber vieles ist in Fotografie auch schon in Berlin. Und das gilt nicht nur für Breslau, es gilt auch für andere. Wenn ich sie mir dann ansehe, dann ist es eben eine ganz solenne Urkunde, die als Privileg aufgefasst wird. Und da steht von vorne dann in nomine domine und so weiter. Und dass die Bürger herangekommen seien und den Herzog oder später den römischen König gebeten hatten. Und er erteilt ihnen das folgende Privileg und dann kommt eine Lohntaxe für irgendein Handwerk. Das ist genau das Phänomen, das ich ja nun hier einordnen muss. Und da scheint es mir eben, dass der Einungsgedanke doch sehr, sehr stark zurücktritt hinter dem Eingreifen des Landesherrn oder Stadtherrn. Und das zeigt jedenfalls, dass der sich hier Befugnisse vorbehält. Und eine Fülle von Willküren ist nur so überliefert, das ist ja das Wichtige, dass in Abschriften nachher, in Kopiaren, die Urkundsform verschwindet, weil nur noch der Inhalt interessiert, ist eine zweite Frage. Aber in den Kopiaren, die die Stadt selbst anlegt zu Beweiszwecken, sind auch gerade häufig diese Formulae noch enthalten. Das ist der zweite Punkt, Frage Huldigung und Privileg. Natürlich ist eine Huldigung bei Wechsel des Stadtherrn häufiger Anlass zur Privilegienerteilung und vor allem, ich erinnere hier vor allem an die Arbeiten Hermann Krauses, auch zur Privilegienbestätigung, Sammelbestätigungen, Einzelbestätigungen des Stadtrechts als solchem, spezieller Privilegien sind Hülle und Fülle in den Archiven, das ist uns allen bekannt. Aber es ist nicht notwendig, dass eine Privilegienerteilung oder Bestätigung mit dem Huldigungsakt verbunden ist. Sehr häufig ist das gar nicht der Fall. Das sind konkrete Anlässe. Natürlich ist auch eine Privilegienerteilung selber nicht das Ergebnis, sondern der ganze Vorgang ist ein rechtlicher Akt, aber das führt uns in der Aussage nicht weiter. Was ist denn kein rechtlicher Akt, wenn die Stadt dahin kommt und möchte ein Privileg, dass sie die Räuber über die Grenzen ihrer Stadt oder das außerhalb der Mauern liegenden Hoheitsgebietes hinaus verfolgen soll und der Landesherr erteilt ihr das Privileg in ganz Schlesien und bis nach Polen hinein alle zu verfolgen und aufzuhängen, die sie greifen können, dann ist das ein Privileg, das keinen Willkürinhalt hat. Wenn aber eine Brottaxe oder ähnliches da ist, dann ist das anders. Burs Brake, Bur Ding, da ist eine Begriffsverwechslung. Burs Brake aus dem lübischen Recht ist ein bestimmter Rechtsinhalt, der beschlossen öffentlich verlesen wird. Das Bur Ding in Breslau ist zunächst die Vollversammlung der Bürger, die Funktionen hat, auch im Bereich der Willkürfassung. Es verschwindet im Ende des 13. Jahrhunderts, wie ich anzudeuten versuchte. Das ist eine allgemeine Erscheinung, die natürlich auch mit dem Wachstum der Stadt zu tun hat und mit dem Herausbilden einer Patrizierschaft und so insoweit natürlich mit dem Zuwachs an politischer Macht, die wir mit Obrigkeit und Untertan auf der anderen Seite als Vokabeln und Näherungswerte verbinden können. Willkür und Recht schließlich hier eine Klarstellung. Die Willküren werden zunächst vom Burding mit dem Rat, mit den Ältesten erlassen, muss man schon sagen. Man darf nicht sagen, Einung verschwindet da schon. Das Recht wird gefunden im Gericht. Es wird auch nicht gesetzt, das Recht, jedenfalls der Idee nach nicht, sondern man findet es im Urteil. Und wenn man das Urteil selbst nicht weiß oder sich nicht einigen kann oder befangen ist und aus anderen Gründen nach auswärts das Recht holen will, dann bekommt man es bei der Mutterstadt hier Magdeburg. Und dieses Recht wird dann aufgezeichnet, was auch fiskalische Gründe hat. Es ist teuer und deswegen steht in diesen Rechtssammlungen immer, es sei eben viel billiger, man schreibt es selbst aus, dann braucht man sich auch hinterher nicht die Köpfe nochmal zu zerbrechen, was denn nun da rechtens sei. Invece il problema cruciale riguardava il rapporto tra privilegio, ma poi c'è questo problema di queste 2000 decreti, insomma, venture che erano un po' di spavento, però insomma, ribadisce che effettivamente per Breslau, ad esempio, se si fa il conto delle venture dal 400 alla metà del sismo, certamente si raggiunge questo numero straordinario, c'è un'attività di sterilo del cittadino nella nazione di queste segreti che abbiamo tutti. Però il problema teorico più forte è quello che riguarda il rapporto, ecco, ci stanno su iniziare tra queste due questa allora, e qui almeno il punto di teorico, il punto di teoria, la questione è molto semplice, perché il diritto in quanto tale esiste solo nel momento in cui viene trovato in tribunale. Quindi il diritto è quello che viene trovato in tribunale. Le vittime sono attività normativa che in teoria non è ancora diritto in quanto non vengono in qualche modo. Recht. Ma bruciato in una sentenza. Bruciato in una sentenza. E non lo so, chiaramente. Scavini trovano il diritto nel senso che formano il diritto nel momento che riconoscono come diritto il tribunale e lo impiegano in tribunale una formula che è invece prodotta dalla società legislativa volontaria del Consiglio di Stato verso la Corte. Il fatto che però in realtà quella città esiste perché i cittadini si sono congiurati, cioè hanno fatto l'unione. Qual è, come si stabilisce il rapporto tra questi due aspetti fondativi della nascita, dell'esistenza della città? E in più c'è il problema della Huldigung, che è anche, ci continuano le tradurre, insomma, e cioè è in pratica il momento contrattuale in cui i cittadini riuniti accettano di riconoscere il Signore come Signore, l'omaggio. Quindi allora, il rapporto tra questi tre momenti della unione, dell'omaggio al Signore, che sono contrattuati, i due, e del privilegio come, in fondo, attività signorile, sovraggio, per così dire, insomma, no? Ecco, il rapporto tra questi tre momenti è stato oggetto di discussione, ma non è risoluto. L'ospice ha presentato la questione in certi termini problematici e dinamici, e me l'ha risposto dicendo che, se ho capito bene, sostanzialmente ho capito questo, che nel gioco di questi tre elementi il privilegio svolge una funzione primaria, perché è attraverso il privilegio che acquistano significato e pregnanza anche le altre due questioni. Non solo, ma se il professore sottolinea che il privilegio diventa ed è a lungo il momento costitutivo anche, cioè, il momento costitutivo in qualche modo delle virtù della città legislativa volontaria della città, in quanto nelle fonti, lui ha ribadito molto insistentemente questo problema del linguaggio delle fonti, nelle fonti le virtù sono giunte fino a noi, sono registrate, sono presenti quasi sempre sotto forma di privilegio, con un privilegio che ne Grazie. Jetzt habe ich eine ganze Reihe von Wortmeldungen. Herr Spieß, Sie wollen einen Satz, haben Sie versprochen. Ja, glaube ich Ihnen mehr, aber nicht. Der Satz ist eine Bitte, kann ich da bleiben. Herr Ebel, nehmen Sie mal bitte Stellung zu meinem Vorschlag, dass der Rat seinen Bürgern, von mir aus auch den anderen, wenn es weitergegeben wird, ein Privileg erlässt und seine Willkür überschreibt, Privileg, damit die gehorchen. Nur lassen Sie sich doch mal eine Stellungnahme entlocken zu dem Problem. Das könnte. Was das findet sich schlicht nicht in den Quellen. Nein, die Quelle steht doch Privileg und dann sagen Sie, es wird erteilt die Willkür. Haben Sie selbst gesagt, habe ich ja Ihnen entnommen. Da können Sie nicht sagen, es steht nicht in den Quellen. Nicht der Rat, sondern dieses Privileg wird vom Stadtherrn erteilt, der Stadt Breslau, auf Wunsch des Rates. Ja, mit Siegel. Ich darf jetzt zu meiner großen Freude das Wort einem Gast erteilen. Herr Kollege Südo ist aus dem Urlaub zu uns gekommen und möchte Stellung nehmen. Ja, ich glaube, ich möchte oder ich fühle das Bedürfnis, diesen so furchtbar schwelenden Konflikt zwischen Privileg und Einung, Willkür, was weiß ich alles, mal etwas zu entschärfen. Wenn man nämlich etwas über die Rechtsgeschichte hinaus denkt und in die Hilfswissenschaften hineingeht, in die historischen Hilfswissenschaften hineingeht, dann sieht man sehr schnell, dass im 12. und 13. Jahrhundert ja das Privileg auch die Form war, in der zwischen zwei Parteien, die nicht gleichberechtigt waren, also nehmen wir zum Beispiel König und Herzog, die konnten keinen Vertrag schließen wie etwa der deutsche König und der französische König, sondern der Vertrag konnte überhaupt nur ausgestellt werden in der Form eines Privilegs des Höherberechtigten. Das bedeutet aber nichts anderes, dass bei einer Stadt, die nun ihr Anliegen hat, das sie durchsetzen will, mit dem sie, über das sie zweifellos mit dem Landesherrn und gleichzeitig Stadtherrn verhandelt hat. Also etwa irgendeine Handwerksordnung, eine Zollordnung haben Sie erwähnt. Dass der Stadtherr ja gar nicht anders reagieren konnte, gegenüber dieser untergebenen Stadt, als ein Privileg auszustellen. Natürlich ist das in der Form ein Privileg, es ist nicht im Inhalt ein Privileg, sondern es ist im Inhalt eine Bestätigung einer wahrscheinlich ausgehandelten Sache zwischen Stadt und Stadtherrn, aber nach außen hin sieht das so als Privileg aus. Als ich also nun ja mich auch mal eine Zeit lang mit südwestdeutschen Städten befasst habe, da sind ja diese stadtherrlichen Privilegien in Hülle und Fülle da. Und es ist immer so, dass natürlich der Höhere der Niederen, also der Stadt, das Privileg erteilt. Es gibt im 12. Jahrhundert gibt es eine andere Form. Ich weiß nicht, ob es sie später noch gibt. Das sind die flandrischen Städte, wo da steht, Hec est Lex. Dann werden die ganzen Rechtssätze aufgeführt. Und dann fügt der Landesherr unten, der Graf von Flandern, unten sein Siegel dran. Das wäre dann praktisch ein echter Vertrag. Das ist kein Privileg. Aber die meisten all dieser Urkunden sind in der Form von Privilegien erteilt. Aber ich möchte sehr stark bezweifeln, dass sie inhaltlich eigentlich Privilegien sind. Darf ich? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sido. Dazu nur kurz, selbstverständlich haben Sie recht. Das Problem ist hier nur eine andere Ebene. Es ist die Ebene der innerstädtischen Wirkung der Willkür. Das heißt, die Frage, und das ist ja die These, die seinerzeit von Wilhelm Ebel aufgestellt wurde, auf den Schultern anderer stehend und auch weitgehend akzeptiert, ist, dass die Schwurgenossenschaft der Bürger für sich selbst und dann der Rat stellvertretend für seine Bürger diesen in Form der Willkür recht setzt. Und meine Beobachtung, die nicht neu ist, aber hier sehr deutlich auftritt, ist, dass diese für den innerstädtischen Bereich wirksame Willkür in Form eines Privilegs da in der Tat dann in der Außenbeziehung zwischen als Privileg und damit im Ergebnis einer Verhandlungssache zwischen Stadt und Stadtherrn ist. Aber das sind zwei voneinander scharf zu unterscheidende Ebenen. Sie verbinden sich dann, wenn die Willkür innerhalb praktisch, ich darf mal sagen, auf Null schnurrt und nur noch das Verhältnis Stadt-Stadtherr erscheint. Ich darf dann in der Liste fortfahren, aber zunächst mich bei Herrn Südow bedanken, nur darauf hinweisen, das war natürlich auch ein genuin rechtshistorischer Aspekt, den Sie genannt haben, ein sehr, sehr wertvoller Hinweis. Jetzt darf ich zu meiner besonderen Freude bekannt geben, dass nicht nur Professoren hier diskutieren. Bitte, Frau von Hüls. Herr Ebel, ich habe eine Frage, die sich auf das Verhältnis zwischen der Stadt und dem Landesherrn bezieht. Sie haben gesagt, dass der Landesherr auch später noch spezifisch stadtrechtliche Normen in Form des Privilegs erlässt. Auf der anderen Seite sagen Sie, die Landesherren haben einen erhöhten Finanzierungsbedarf auch zeitlich fortgerückt. Lassen sich Zusammenhänge erkennen zwischen einem erhöhten Finanzierungsbedarf und dann möglicherweise der Privilegierung, das heißt also des Erlassens von stadtrechtlichen Normen als Gegenleistung. Also gibt es, lassen sich diese Zusammenhänge beobachten? Also die Frage. Vielen Dank für die wertvolle Frage. Es gibt teilweise durchaus solche Gegenleistungen. Teilweise ist es der Bereich, den Herr Spieß vorher ansprach, etwa die Frage der Huldigung, die sich die Stadt gewissermaßen bezahlen ließ, dadurch, dass sie etwa Privilegienbestätigungen oder auch neue Privilegien haben wollte. Insbesondere dann etwa, wenn ein neuer Zolltarif, der die Stadt begünstigte, vom Stadtherrn erlassen wurde, war das natürlich in aller Regel mit Geldleistungen verbunden. Das ist ein ambivalentes Verhältnis. Diese Geldleistungen konnten auch dazu dienen, wiederum die Autonomie der Stadt zu erweitern. Also da ist ein Spannungsverhältnis, das einen zeitlichen Aspekt hat, bei dem sich aber etwa Breslau nicht durchsetzen konnte, bei dem sich früher andere Städte, ich denke etwa an die de facto reichsfrei werdende Stadt Köln, dann sogar einen solchen Grad an Autonomie erreichen können, dass sie als Reichsstadt gelten, oder Magdeburg, die es ständig versucht hatten und dann noch nach dem Westfälischen Frieden sich gegen die Einverleibung in Brandenburg mit dem ganzen Erzstift wehrten, aber ohne Erfolg. Also da, das alles geht nicht ohne Gegenleistung. Entschuldigen Sie, dass ich Sie etwas sehr Banales frage. Ich frage Sie nicht nach Ihrem Vater, Herr Ebel, ausnahmsweise. Etwas sehr Banales und das vielleicht aus der Perspektive der italienischen Kolleginnen und Kollegen. Wie wir ja gehört haben, ist zu einer Zeit, da in Italien bereits Städte, Palazzi und alles vorhanden sind, sitzen in Norddeutschland die Bürger hinter Palisaden. Deswegen eine Frage, die sehr primitiv ist, nämlich das Stichwort Blutgerichtsbarkeit, Jurisdictio Alta, Suprema. Ich habe in Ihrem Vortrag darauf gewartet, etwas darüber zu hören, weil die Autonomie, und zwar der Höhepunkt der Autonomie einer Stadt, symbolisiert sich nicht zuletzt im Erwerb der Blutgerichtsbarkeit. Wie war es in dem von Ihren untersuchten Bereich? War mit der Privilegierung, wie die auch immer gewesen sein mag, auch das Jus Gladii verbunden? Oder war es so etwas, was Frau von Hülsen offensichtlich angesprochen hat, gab es so ein Reservatsbereich für den Landesherrn, der erst viel, viel später verliehen wurde? Zum Beispiel in Süddeutschland erhalten die Städte das Jus Gladii im 16. Jahrhundert. Ja, das geht bis ins 17. Jahrhundert. Das ist die Frage. Danke. Herr Kollege Schlosser, die Frage ist natürlich keineswegs banal, sondern eine der zentralen auch für das Gebiet der nord- und ostdeutschen Stadtrechte. Der Bewidmungsakt selbst sagt uns hier schon ganz Entscheidendes. Mit der Stadtrechtsverleihung ist auch das Gericht, das Gerichtswesen geregelt, und die niedere wie die hohe Gerichtsbarkeit kommt dem Erbvogteigericht zu, wobei der Erbvogt für den Stadtherrn Gericht sitzt. Der Stadtherr auch noch, und zwar durchweg für sehr lange Zeit, in den meisten Fällen sogar auf Dauer, an den Gerichtsgefällen beteiligt bleibt, worin sich dokumentiert, dass für ihn die Gerichtsbarkeit ausgeübt wird. Die Erbvogtei selbst wird dann, wie ich für Breslau andeutete, von der Stadt erworben. Das ändert aber an dieser Frage nichts. Deutlichstes Beispiel mag hier Magdeburg selbst sein, wo der Erzbischof Stadtherr ist, der als Geistlicher die Blutgerichtsbarkeit selbst nicht ausüben kann. Dreimal im Jahr kommt er aber. Es ist mehr ein Festschmaus, in dem die Stadt ihn gewaltig bewirten muss, ihn und sein großes Gefolge, wenn man ihn nicht gerade erschlagen hat, was die Magdeburger auch schon getan haben. Deswegen ist es alles nicht so festgefügt rechtlich, sondern man muss ja die Wirklichkeit betrachten. Und in diesen Fällen kommt er, übt die Gerichtsbarkeit mit seinem Burggrafen, der es der Sache nach ausübt, sonst macht, aus und hat einen weltlichen Fürsten neben sich. Dort ist es dann der Fürst von Anhalt, der für ihn das ausüben kann, da er es als Geistlicher, wie gesagt, nicht tut. Aber das ändert an der rechtlichen Seite nichts. Aber in diesem Fall für. Der Erbvogt selbst wird ja nicht Stadtherr. Das wäre ja der Fall, wenn der Lokator hier Stadtherr würde. Das ist eine weit gefehlte Vorstellung. Ja, der Lokator wird Erbvogt. Er erhält die Erbvogtei und die wandert an die Stadt. Aber er wird ja nicht Stadtherr dadurch. Und er hält auch nicht die Blutgerichtsbarkeit für sich. Stadt ist nicht Gerichtsherr. Ja, darf ich jetzt mal in der Rednerliste weitergehen? Ich glaube, Frau Dr. Kleber, ist das richtig? Ja. Ja, ich möchte eigentlich nur zwei kleine Ergänzungen machen zu Herrn Spieß. Ja. Und zwar Folgendes. Sie hatten angesprochen und die Frage gestellt, ob der alte Rat denn immer der vorherige Rat gewesen ist, der gewichene Rat, ob der überhaupt nicht mehr auftaucht. Wir hatten ja dazu gesagt, dass es eine ganze Menge von verschiedenen Möglichkeiten der Doppelung des Rates gibt, ob wir ihn nun älteren Rat nennen oder vielleicht auch äußeren Rat in einigen süddeutschen Städten. Da möchte ich nur eine Sache dazu sagen, die über ja, vielleicht Rechtsgeschichte hinausführt, dass nämlich der Begriff des alten Rates auch ein sehr politischer Begriff werden konnte, nämlich zum Beispiel in der Krisensituation von Lübeck 1408 bis 16, wo der alte Rat derjenige war, der die Stadt verlassen hat, sodass der Begriff des alten Rats quasi ein parteipolitischer Begriff wird. Und das müsste man vielleicht zu diesem rechtsgeschichtlichen Begriff noch hinzufügen. Und die zweite Sache, da war gefragt worden, ob denn Rat und Schöffen wirklich so sehr unterschiedliche Institutionen und Personen seien. Und da möchte ich einfach nur verweisen auf ein Münchner Satzungsbuch, was, glaube ich, bislang in der Literatur wenig aufgenommen worden ist, wo in einer korrigierten Fassung von 1312 sehr genau getrennt wird zwischen Verwaltungsangelegenheiten und Rechtsangelegenheiten, wobei aber jeweils die gleichen Personen angesprochen werden, die am Anfang namentlich genannt werden, aber je nachdem, was gerade in dem einzelnen Punkt des Satzungsbuches steht, sie genannt werden entweder als Ratsherren oder als Schöffen. Sie haben also beide Funktionen und man muss vielleicht mit diesem Funktionsbegriff etwas stärker arbeiten. Es sind die gleichen Personen, aber ihre Funktionen sind vollkommen voneinander getrennt und das wird auch so sprachlich in den Satzungsbüchern aufgeführt. Volevo soltanto aggiungere due punti mi scuso per il mio italiano, c'era il problema se il consiglio vecchio è sempre il consiglio vecchio, il consiglio scorso. E io volevo aggiungere soltanto che durante un periodo di crisi esiste questa possibilità che il consiglio vecchio si fa un termine politico, nel senso che il consiglio va fuori dalla città e tutti i suoi supportanti si chiamano supportanti del vecchio consiglio. E l'altro punto era che a Monaco esiste un tipo di legge, un catalogo di legge, dove si fa la differenza fra cose dell'amministrazione e cose giuridiche, dove per le cose giuridiche i consiglieri sono chiamati scabini, mentre per le cose politiche, per l'amministrazione, si chiamano consiglieri, ma sono le stesse persone, perché si può vederlo, perché all'inizio di questo documento ci sono i nomi delle stesse persone e sono le stesse sempre, se si tratta dell'amministrazione o delle cose giuridiche. Grazie. Vielen Dank für den Hinweis, dass die Bezeichnung Alter Rat natürlich auch anderweitig besetzt werden kann. Das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Die Übertragung süddeutschen Rechts auf das sächsische, magdeburgische Recht ist ein bisschen problematisch, aber ich deutete ja an, dass es etwa im Lübecker Stadtrecht überhaupt keine Schöffen gibt. Natürlich gibt es den Rat. Der Rat übt Gerichtsbarkeit aus, er spricht Recht, aber er ist natürlich daneben auch die Institution, die dann die andere Funktion wahrnimmt. Nur sollte man die sehr fruchtbare Unterscheidung von Recht und Verwaltung oder Verwaltung im Wege der Verwillkürung, die für die Erkenntnis der Strukturen wichtig ist, aber auch nicht übertreiben, zumal dann, wenn man die spätere Entwicklung betrachtet und dann hier doch zumindest eine Verschmelzung dieser in ihrer ursprünglichen Reinheit so klaren Figuren, das liebt der Rechtshistoriker vielleicht mehr als der Allgemeinhistoriker, vielleicht verschwindet diese Klarheit etwas in der Trübe des historischen Geschehens. È una domanda un po' a catena, perché un problema ne coinvolge un secondo. Se nei confronti della città, da parte del principe, avviene soltanto attraverso la forma del privilegio, oppure se esiste un suo controllo più diretto nella elezione dei rappresentanti della civitas, magari attraverso la forma dell'approvazione attraverso lettere patenti, che è la forma ad esempio che ha il re di Francia nei confronti della elezione per esempio dei rappresentanti esterni delle città libere, che vengono fatte all'interno delle città libere del sud della Francia, ma poi le lettere patenti del re vengono a confermare la loro qualifica. E allora, se c'è in qualche modo attraverso un funzionariato un controllo più politico più stretto, e se avviene attraverso un funzionariato, in questo caso se gli scabini considerarsi rappresentanti della città o non piuttosto rappresentanti del re, e se sono tratti dal seno dei ceti urbani, cioè dal patriziato urbano, oppure se vengono dall'esterno come rappresentanza stabile del principe, nel caso specifico delle città tedesche di cui ci ha parlato. Ultima cosa, ma ovviamente è anche connessa con il problema che ho appena posto, perché riguarda sempre le forme del controllo politico esercitato dal principe, è se il privilegio si esprime sempre nella forma della concessione positiva dell'esercizio della legislazione, e in questo caso qual è la materia e qual è il limite di questa materia concesso alla città, oppure se il privilegio in alcuni casi si esprime nella forma della esenzione, che è pure un privilegio. In questo caso esenzione ad esempio da una tassazione o da un controllo diretto sulla attività diciamo costante o quotidiana di carattere economico della città medesima. Nein, vielen Dank, keineswegs. Ja, im ersten Fall muss man sagen, dass die Kontrolle des Stadtherrn über die Stadt in allen Formen verlaufen kann, die ihm zur Verfügung stehen. Also nicht nur in Form des Privilegs, die ist da gerade eigentlich das Gegenteil davon, denn im Privileg begibt er sich ja Rechte. Da entäußert er sich ja bestimmter Befugnisse, indem er dem Privilegbegünstigten eine Rechtsstellung einräumt, die er auch selbst als Privilegienerteiler achten muss. Eingangs meines Vortrags versuchte ich das so zu formulieren, dass das Privileg zwei Ebenen enthält. Einmal das Verhältnis zwischen dem Begünstigten, also hier der Stadt, und dem Stadtherrn betreffend. Der Stadtherr muss das Privileg akzeptieren, weil er es selbst erteilt hat. Und das Verhältnis der Stadt zu dritten, vierten, fünften anderen betreffend, diese müssen auch diese Rechtsposition akzeptieren. Aber darüber hinaus gibt es jede andere Form der Kontrolle, wenn eben sie nicht ausgegrenzt ist, vor allem im Finanzbereich. Allerdings sind wichtige Fragen, insbesondere der Stadtverfassung und damit auch der Ämterbesetzung, der Einwirkung des Stadtherrn vorenthalten. Denn das ist gerade Inhalt der Bewidmung mit magdeburgischem Recht. Nämlich, dass die Bürger ihre Ratmannen selbst wählen können oder in der bestimmten Verfassung dann der Rat sich selbst ergänzt. Dass weiterhin die Bürger bestimmte Befugnisse zum Handel treiben haben, dass die Bürger das magdeburgische Recht unter sich anwenden können. Genau diese Freiheiten waren es, die den enormen Erfolg des deutschen Stadtrechts, vornehmlich des magdeburgischen, bis weit in die Ukraine hinein bewirkt haben. Denn die waren der Motor, dass sich überhaupt Städte, wenn nicht überhaupt neu bildeten, so doch umformten und Formen bürgerlichen Lebens entwickeln konnten, was unter slawischem Recht so nicht der Fall gewesen ist. Indes ist es nicht in jedem Falle gleichmäßig. Es gab stärkere Beeinträchtigungen und weniger starke, aber der Kern ist diese Stadtfreiheit, etwa die Wahl vieler Beamten, nicht alle, aber vieler, nicht vorgenommen werden konnten. Und es ging dann so weit, dass Ämter, die dem Stadtherrn selbst zustanden, wie etwa die Hauptmannschaft im umliegenden Territorium, auch von der Stadt okkupiert werden konnte und der Stadtherr auch hier nicht mehr eingreifen konnte. So viel zur ersten Frage. Die zweite, das Privileg betreffen, hat sich... Ja, das war damit auch schon angesprochen. Ja. Però per quel che riguarda invece il problema sociale, un po' di più, cioè della rappresentanza, della cosa della rappresentanza, eccetera, sembrerebbe che invece questo problema, cioè dei principi della libertà. Era concepibile, quindi è stato proprio questa caratteristica uno dei motori dello sviluppo di questo tipo di. Auch die Schöffen, das ist wesentlicher Inhalt nach der Magdeburger Verfassung, ergänzen sich die Schöffen selbst. Das vielleicht auch noch in Ergänzung der Bemerkung von Frau Dr. Gleber. Ursprünglich ist nach magdeburgischer Verfassung, sind die Schöffen das älteste Organ. Der Rat kommt erst später. In Lübeck ist das anders. Aber das Wichtige ist, dass die Schöffen als wichtigstes Gericht sich selbst ergänzen. Allerdings in vielen Fällen, etwa in Magdeburg selbst, dann der Bestätigung durch den Stadtherrn noch bedürfen. Da hat er wiederum ein Element der Kontrolle. In Breslau ist es so hingegen, dass der Rat diese Kontrolle an sich ziehen kann. Das ist je nach Stadt unterschiedlich und bildet, ist aber durchweg vergleichbar, soweit es ein solches Gericht überhaupt gibt. Vorrei chiedere al professor Ebel se può chiarire il concetto di Mutterstadt, che non è, mi sembra, immediatamente traducibile nell'esperienza italiana. Si tratta cioè di una città che esercita un'egemonia economica e culturale, oppure ci sono anche degli aspetti, dei legami, diciamo, dietro al concetto di Mutterstadt e città figlia di carattere giuridico e istituzionale. Cioè io avevo l'impressione che il concetto di Mutterstadt e Töchterstadt fossero, diciamo, collegabili alla problematica tradotta in italiano delle aree statutarie piuttosto che a quella del rapporto dominante città-suddita. Però mi è sembrato di capire che esiste, cioè non esiste un influsso politico della città, della Mutterstadt sulle Töchterstädte. Ecco, solo un'influenza giuridica di trasmissione di diritto. Ecco, questa trasmissione si ferma nel momento in cui un diritto è acquisito da una città figlia, oppure c'è una continuità di influenza del diritto, mettiamo, di Magdeburgo sulle altre città? Questo non avevo capito. Fragen, Frau Kollegin, würde gefragt, ob dieses Mutterstadt zu Töchterstadt noch ein machtpolitisches ist, ein dauernder politischer Ich glaube, dass das, was Sie, Frau Fasano, gesagt haben, doch richtiger ist als die Vermutung von Herrn Kollegen Chitolini. Denn, jedenfalls aus dem süddeutschen Bereich wieder, die Mutterstadt war zugleich im Instanzenzug Berufung, Revision, zugleich auch Oberhof oder Revisionsgericht, Appellationsgericht, modern gesprochen. Das heißt also, über diese Rechtsprechung war natürlich auch ein rechtspolitischer Einfluss gegeben und damit doch auch im Wesentlichen ein politischer. Ich weiß nicht, wie es in dem von Ihnen behandelten Gebiet ist, Herr Ebel. Jedenfalls für Süddeutschland ist es ganz eindeutig, da gibt es drei Stadtrechtsfamilien und alle in diesem Bezirk gelegenen Städte waren im Instanzenzug untergeordnet. Da gibt es Einfluss. Ja, ich darf zunächst mal vielen Dank für die Fragen. Zwei Dinge unterscheiden. Die Bildung eines Oberhofzugs ist nicht notwendig verbunden mit der Bewidmung zum einen. Also es gibt einmal den, nur zur allgemeinen Erläuterung, den Akt, dass entweder bei Neugründung oder auch schon bei einer bestehenden Stadt eine Stadt, die ich nenne sie im Folgenden Tochterstadt, das Recht der Mutterstadt bekommt. Das war möglich, ohne dass es zu einem Rechtszug gekommen ist. Etwa die ganzen ukrainischen Städte, die noch im 18. Jahrhundert magdeburgisches Recht bekommen, als der Magdeburger Schöffenstuhl längst nicht mehr existierte, da gab es nie eine solche Beziehung, also weder eine rechtliche noch eine politische. Es gab andererseits auch Oberhofsysteme, vornehmlich im Altreich, etwa in Süddeutschland, in Westdeutschland, die aus ganz anderer Wurzel entstanden sind als die Bewidmung, wo die natürliche Autorität etwa eines Oberhofs Frankfurt beispielsweise, Dortmund, alte Reichsplätze, Aachen, die Bildung von Rechtszügen nach sich zog. Dann gibt es als weiteres, vor allem im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit, Anordnung von Rechtszügen durch den Landesherrn als Mittel der Territorialisierung, der Territorialpolitik, als eine Parallele zu den von mir etwas mit Skepsis oder mit Vorbehalten aufzunehmenden Weg der Appellation. Es kann es werden, es muss es nicht. Und nun zu den beiden großen Rechtsfamilien, von denen ich gesprochen habe. Im libyschen Bereich, Lübeck, als Vorort des wendischen Quartiers der Hanse, war ohnehin ein starker politischer Einfluss im Mittelalter auf die Städte libyschen Rechts, die gleichzeitig Hansestädte waren, vorhanden. Und natürlich war hier auch nicht nur ein rechtspolitischer, sondern auch ein handelsmachtpolitischer Einfluss. Das war nicht zuletzt Anlass dafür, dass mit der Ausbildung des Territorialstaats im 15. Jahrhundert die Landesherren mit Macht diesen Rechtszug unterbunden haben, ihn verhindert haben, abgeschnitten haben, sodass gerade der ihnen schädliche Einfluss der Reichs- und Handelsstadt, darf ich mal sagen, Lübeck auf Pommern, auch in den Orden hinein, dass dieser abgeschnitten wurde. In Magdeburg selbst, im Magdeburger Rechtskreis, ist diese letzte, also es ist erstens so, dass hier in aller Regel die Bildung eines Rechtszuges mit der Bewidmung einhergeht. Jedenfalls was Schlesien, zunächst auch umliegend Brandenburg, also die näher daran geografisch befindlichen Orte der Fall ist. Krakau ist so ungefähr der am weitesten östlich befindliche Platz. Und dass die polnischen Könige beispielsweise haben für Krakau und andere Städte von Polen es im Jahre 1356 verboten, nach Magdeburg zu. Sie schreiben appellieren, es war ein Rechtszug, es war keine echte Appellation, um den Einfluss auszuschalten. Also war er vorhanden, sonst hätten sie es nicht gemacht. Im Laufe der Zeit, und das ist sehr deutlich zu beobachten, halten sich die Magdeburger sehr stark zurück, sobald es um politische Fragen geht. Die werden natürlich vorgelegt, aber auch innerstädtisch politische Fragen. Und man sieht eine immer deutlichere Zurückhaltung. Man sieht auch eine Beschränkung, auch von Seiten der Anfragen. Zunächst auf das, was wir heute Jus Civile nennen, das bürgerliche Recht. Das Strafrecht verschwindet sehr stark als Anfrage und das ist ja nun, hat ja starke politische Elemente. Das ist zu beobachten. Dann kommt es allerdings zu einem großen Eklat in den Zeiten der Reformation, als sich die Magdeburger als protestantische Stadt in hochpolitische Fragen, etwa das Schicksal von Kirchengut, von Pfründen in reformierten Städten einmischen und dann plötzlich Seelgeräte, Messstiftungen und dergleichen als Satanswerk bezeichnen, was wiederum das Verbot des Rechtszugs nach Magdeburg in alle schlesischen, böhmischen Städte zur Folge hat und damit auch de facto dort das Ende politisch eingeläutet hat. Also man kann die Einflüsse nicht leugnen. Sie sind von unterschiedlicher Gewichtung und hängen natürlich auch damit, diese Unterschiedlichkeit der Gewichtung hängt damit zusammen, dass sich das Städtewesen zunächst im 14. Jahrhundert noch gewaltig entfaltet, Motor der Entwicklung im Osten gerade wird und dann im späten 15. und vor allem im 16. Jahrhundert zugunsten der Landesherren, deren eigener Verwaltung, dem Ansteigen des Gewichts des Adels an Gewicht verliert. Darf ich die Erkenntnis von Herrn Ebel bestätigen an einem süddeutschen Beispiel? Speyer bildet eine ganz große Stadtrechtsfamilie. Heilbronn hat beispielsweise Speyerrecht, Kaiserslautern hat Speyerrecht, Neustadt an der Weinstraße hat Speyerrecht. 1275 bekommen und danach geht Neustadt zu der Mutterstadt als Oberhof. Mit der zunehmenden Herausbildung des Territoriums Pfalzgrafschaft bei Rhein wird Neustadt Mittelpunkt des linksrheinischen Teils der Kurpfalz. Andere Teile liegen auf der anderen Seite des Rheins. Nun wird Neustadt umfunktioniert zum Oberhof. Der Rat wird Oberhof und findet nun als Oberhof selbst, er kann sich, wenn Sie so wollen, zu sich selbst zu Haupte gehen. Dies wird später abgelöst, also durch das Hofgericht in Heidelberg. Aber da haben Sie beide Aspekte. Sowohl den rechtlichen Bezug zur Mutterstadt, die Oberhofbildung als Mutter, und andererseits eine politische, eine eindeutig rein politische Einsetzung eines Rates als Oberhof aus dem süddeutschen Bereich. Soltanto, cioè mi pare che emerga in relazione alla situazione italiana questa notevole differenza costituita dalla presenza dello Staatsherr, cioè dal Signore, no? Che mi sembra una discriminante molto forte fra quello che può avvenire oltre Alpe e quello che avviene qui. Ecco, anche al di là dell'accentuazione dell'autonomia della città, che indubbiamente è un fatto anche tedesco, insomma di varie aree tedesche. Alcune cose che sono state dette oggi, per esempio la forma in cui si presenta uno statuto, se nella forma di statuto o nella forma di privilegio, mi ricordano un altro livello di legislazione in Italia, quello degli statuti rurali, per esempio, no? In cui anche da noi ci si chiede, ci si è chiesti se una certa statuizione rurale è, diciamo, un accordo fra il Signore e gli abitanti del comune rurale oppure un privilegio concesso dal Signore. Non so se il paragone, ma però mi pare che nella nostra tradizione non c'è un problema di legittimazione da parte di un imperatore dello statuto urbano, se non nella fase iniziale, ma si ripropone invece il problema per gli statuti rurali, anche per la forma che questi acquistano, ma questo era marginale. La domanda allora è questa: le città imperiali, che dovrebbero essere appunto il referente principale tedesco del nostro discorso sulle città italiane, dove c'è l'imperatore come signore lontano della città, non so se di Reichstätt, ecco, in che forme si esercita un controllo sulle città che sono o Freistädte o Reichstätte? Esiste ugualmente oppure qui la legislazione si sviluppa in forme più libere e diverse? Mi scuso di chiederlo al professor Ebel, è una domanda evidentemente di carattere generale, ma così credo che appunto prima o poi forse. Stellt insbesondere die Frage, wie der Kaiser die Kontrolle über die Reichsstädte als die bedeutendsten deutschen Städte ausgeübt hat. Nun darf ich zu dieser Frage vorweg vielleicht Folgendes bemerken. Wir haben unter unseren deutschen Referaten kein ausdrückliches Referat, das sich mit den Reichsstädten beschäftigt, weil das Problem Staatsgewalt und territoriale und kommunale Autonomie sich auf dieser Ebene gar nicht stellt. Und Ihre Frage zielt jetzt genau auf diesen Punkt. Inwiefern stellt es sich da auch? Und ich möchte jetzt Ihnen die Frage weitergeben. Sie haben ja mit Lübeck doch eine Reichsstadt an der Hand. Die Frage wäre natürlich, das ist ein sehr weites und Thema und eigentlich ein anderes Thema und nicht eigentlich das Thema, das für die Staatsentwicklung in Deutschland entscheidend gewesen ist. Denn die Reichsstädte waren natürlich sehr viel freier als eine Stadt wie Breslau oder andere Landstädte. Ja, ich habe Lübeck aus vielen Gründen gewählt, gerade auch um hier den Gegenpol zeigen zu können. Das ist ein Tatbestand, der nicht für alle Reichsstädte gleich zu beantworten sind. Eine Fülle von Reichsstädten, deren Entstehung unterschiedlicher Art ist, vieles ist aus dem Untergang der Staufer zu erklären, gerät im Lauf der Territorialisierung in den Machtbereich des Landesherrn und dann erledigt sich das Problem so, dass es eben keine Reichsstädte mehr sind. Im Übrigen greift der Kaiser selbst nicht ein, oder der deutsche König, müsste man hier in diesem Punkt genauer sagen. Wohl aber haben gewisse Instanzen durchaus, die beim Reich vorhanden sind oder entstehen, durchaus Eingriffsmöglichkeiten. Ich nenne für viele hier das Königsgericht oder vor allem dann seit 1495 das Reichskammergericht, wo eine Einflussnahme derart, später auch der Reichshofrat, stattfinden konnte, dass Parteien in bestimmten Rahmen, oberhalb bestimmter Grenzen teilweise, an das Reichskammergericht appellieren konnten, sodass eine Einflussnahme, ein direkter Zugriff des Reichs auch außerhalb der Reichstage gegeben war. Aber es entstand nicht das Problem, wie Herr Kollege Willowey schon sagte, dass hier ein Stadtherr, der nicht unbedingt Landesherr sein musste, es gab da Abstufungen, es konnte ein Herzog, ein Graf, im Osten noch andere Leute Stadtherren sein, die ihrerseits wieder im Lehnsverband standen und wo also der König dann erst oben, der Verdacht gab es, also bei den, dieses Problem gab es bei den Reichsstädten insoweit nicht. Das Problem der Landesherrschaft, Stadtherrschaft ist für Italien, wenn ich das sehe, wohl parallel, eigentlich von Gewicht nur in der Toskana, in der sich eben durch die Übermacht Florenz oder der Medici dann vielleicht, aber das müssen Sie und können Sie natürlich sehr viel besser beantworten als ich, solche Probleme ergeben können. Ich darf auf die Frage, in welchem Umfang der Kaiser Reichsstädte kontrollieren konnte, vielleicht noch einen kleinen ergänzenden Beitrag liefern. Dieses Problem ist meines Wissens grundlegend und in einem, über einen größeren zeitlichen Raum hinweg noch nicht untersucht worden. Aber die Lage ist wohl diese: Bis zum 16. Jahrhundert haben die Städte allgemein im Reiche einen relativ großen Freiraum. Das haben wir auch von Breslau gehört. Es ist eine entwickelte Autonomie und man kann sagen, erst recht die Reichsstädte erfreuen sich einer weitgehenden Autonomie. Das beginnt sich, das städtepolitische Klima beginnt sich dann zu ändern. Im 16. Jahrhundert haben wir einen tiefen Eingriff Kaiser Karls V., der in Oberdeutschland Verfassungsreformen in den Städten durchsetzt, im Sinne einer Restauration des alten patrizischen Stadtregiments, das zum Teil zurückgedrängt worden war im Zuge dieser Zunftunruhen. Das ist ein sehr bekanntes Beispiel und diese patrizischen Verfassungen blieben weitgehend in Kraft bis zum Ende des Alten Reiches. Zweitens, nach dem Dreißigjährigen Krieg gibt es auch eine gewisse Restauration der kaiserlichen Stellung. Und der Einfluss des Kaisers auf die Reichsglieder, die auf ihn angewiesen sind, auf die schwachen Reichsglieder, wird größer. Und dazu gehören gerade auch die Reichsstädte. In der Regel haben sie ihre eigene Gesetzgebung gehabt, aber in wichtigen Fällen hat der Kaiser auch direkt eingegriffen. Mir fällt ein Gesetz in Frankfurt ein zum Gold- und Silberhandel. Also ökonomisch eine wichtige Sache, das wurde erlassen auf Befehl des Kaisers. Also solche Eingriffe gab es durchaus auch, aber sie waren wohl die Ausnahme. Das also nur, und dann würde ich gerne eine Frage stellen, aber vielleicht können Sie da. Generale, lui dice, la mattina, fino al XVI al XVII al XVII Darf ich noch einige kurze Fragen an den Referenten stellen, den Gesprächsfaden von gestern vielleicht noch einmal auch aufnehmen in diesem Zusammenhang. Zunächst, glaube ich, ist heute deutlich geworden, wie wir mit diesen Kategorien umgehen müssen. Also Recht und Willkür, Recht und Ordnung auf der Ebene der Territorien. Die Kategorien scheinen mir als solche einfach unentbehrlich zu sein. Sie werden aber von den Zeitgenossen eben verwendet, nicht nach Art von Juristen, nicht in der, im Modus juristischer Präzision, sondern sie werden flexibel verwendet und es gibt diverse Übergangsformen. Das ändert aber an dem Faktum, dass es da verschiedene Kategorien gibt, in denen die Menschen auch gedacht haben, glaube ich, gar nichts. Sie selbst, Herr Ebel, haben ja gesagt, da wird da werden Lohnsätze, also eine Lohnordnung für Müller, und da haben Sie gesagt, eine typische Materie der Willkür, die gibt es also, die typischen Materien, das würde ich für diesen Stoff auch sagen, in Gestalt eines Privilegs erlassen. Vermutlich, weil man mit den Müllern solchen Ärger hatte, dass man sagte, es ist besser, wenn der Herzog ein Privileg erlässt, dann müssen die ruhig sein und zufrieden sein mit ihrem Lohn. Nicht? Das heißt, man hat diese Instrumente auch flexibel eingesetzt und das lässt sich würde sich für das Verhältnis Land, Recht, Landesordnung auch zeigen lassen. Das sind verschiedene Funktionsansätze, aber in der Praxis gehen die Formen manchmal ineinander über und werden für uns insofern schwer verständlich, weil wir den politischen Vorgang, der manchmal im Hintergrund steht, nicht übersehen. Nun habe ich aber dann zweitens eine Frage zur Spätzeit. Die kam in Ihrem Vortrag etwas kurz. Wir hatten gestern ja das Problem oder die Frage der Sozialdisziplinierung angesprochen und ich hatte in meinen wenigen einleitenden Bemerkungen darauf hingewiesen, dass sich nach meiner Überzeugung der spätmittelalterliche und dann frühneuzeitliche Staat dadurch auszeichnet, dass er den Untertanen Verhaltensnormen setzt. Der Begriff der Polizeiordnung ist eigentlich viel zu eng, um das zu beschreiben. Und ich glaube nicht, dass ich mit diesem Vorschlag, hier von Verhaltensnormen zu sprechen, eigentlich sehr originell bin. Das ist nur eine Konsequenz, erstens aus Österreichs Begriff der Sozialdisziplinierung, der wohl weitgehend akzeptiert ist, und zweitens aus den Beobachtungen von Wilhelm Ebel zur Rechtsbildung. Und von daher drängt es sich auf und daran würde ich auch festhalten. Jetzt ist nur die Frage, hier für Breslau sagten Sie, es gibt Veränderungen in der Spätzeit der Stadt, das heißt, es gibt eine Schwächung der städtischen Autonomie. Wie vollzieht sich das? Spielt da nun Gesetzgebung des Landesherrn eine Rolle? Oder unmittelbare Änderungen der Verfassungsordnung, nicht zunehmender Einfluss des Stadtherrn, kann ja etwas Verschiedenes sein. Änderung der Verfassung bis hin zur Ersetzung des Rates durch eine Art Behörde oder Einsetzung eines landesherrlichen Beamten oder was auch immer. Oder die Verfassung bleibt unberührt, aber es werden nun Gesetze erlassen, die verbindlich sind für alle Städte oder für mehrere Städte oder einzelne Städte und die faktisch die bis dahin gegebene Gesetzgebungsautonomie, sei es im Bereich des Rechts, sei es im Bereich der Satzung, der Willküren, einengen, sodass dem Rat gar nichts mehr übrig bleibt, als die landesherrlichen Gesetze zu vollziehen. Also dies wäre meine Frage, wie diese Zunahme des landesherrlichen Einflusses, wie man die sich vorzustellen. Grazie. zum ersten Punkt ist es ganz sicherlich so, und da pflichte ich Ihnen bei, dass sich in der historischen Entwicklung die politisch wirksamen, rechtsetzenden Kräfte der Formen nach Nützlichkeit bedienen, und zwar in dem Maße, in dem sie die Fungibilität der Formen erkennen und dann einsetzen können. Das ist nicht immer gleichmäßig der Fall. Man setzt das Element des Gebots später, bewusst später ein, weil es auch erst später als Kompetenz einer bestimmten Gewalt zuwächst. Wilhelm Ebel hat da auch von Tarnformen geredet. Man erzeugt in bestimmten Fällen einen größeren Konsens bei den Rechtsunterworfenen, wenn ich eine Form wähle, die jedenfalls nach außen so scheint, als seien sie mitbeteiligt. Das ist im Übrigen noch heute so. Nach Nützlichkeit schließen bei uns die Länder innerhalb des Bundes Verträge oder es werden Verordnungen über bestimmte im Rahmen der Verfassung zulässig erlassen und Ähnliches. Nur so viel zum ersten Punkt. Ich mag diesen Punkt insoweit vielleicht noch mit einem Zitat garnieren. Der Sachsenspiegel, stehend im 13. Jahrhundert an einer Schwelle der Bewusstseinsveränderung, hat immerhin noch an einer zentralen Stelle den Satz, dass alles Recht den Ursprung in Core habe. Alles Recht hat den Ursprung in einer freiwilligen Vereinbarung, was dann später hierauf sich nicht mehr beziehend das Naturrecht zu bekannten Theorien möglicherweise doch wieder aufgreift. Wie gesagt, nicht selbst diesen Satz aufgreifend, aber der Gedanke ist ja ständig da und der Gedanke wird heute noch von dem notwendigen Konsens bei Machtausübung auch hinsichtlich der Subtilität soziologisch, politologisch und auch rechtlich gesehen und vertreten. Zum zweiten Punkt. Das 14. Jahrhundert war eine Blüte städtischer Autonomie. Das manifestiert sich, wie Sie gesagt haben, mit vielem. Ich erinnere nur an die großen Städtebünde, die sich ja jenseits der noch nicht so real existierenden Territorialherrschaft entfalten können und die dann auch zu den großen Auseinandersetzungen führen, bei denen der Verlust dieses Kampfes gerade einen Meilenstein in der Entstehung der Landesherrschaft bedeutet. Das 15. Jahrhundert ist bekanntlich ein Jahrhundert der Krisen. Es ist nicht nur, was im Bereich der viel berufenden Schriftlichkeit der Fall ist. Kollege Schlosser hat heute früh leicht spottend gesagt, man redet von Oralität, müsste eigentlich von Skriptoralität auch reden. Wenn man das Werkzeug nimmt, wäre ich eher dafür, von Kalamität zu reden. Das 15. Jahrhundert ist, wie gesagt, hat schon Schiller so gesagt, das tintenklecksende Säkulum, das Zeitalter der Krisen in Böhmen, Ostdeutschland, gekennzeichnet vor allem durch die Hussitenkriege, also Nationalismus und religiöse Unruhen, verbunden mit gesellschaftlichen Unruhen. Am Ende des Jahrhunderts stehen dann die Bauernkriege. Und in diesem Jahrhundert schrumpft die Macht der Städte. Und gerade diese Krisen haben, und das jetzt zur strukturellen Frage, zunächst einmal zu konkreten Einzelfallseingriffen des Landesherrn geführt. In Breslau ganz deutlich sichtbar. Es gab Auseinandersetzungen innerhalb der Stadt, die 1418 die landesherrliches Eingreifen notwendig machten, abgesehen davon, dass viele der Aufständischen dann mit dem Tode bestraft wurden, kam es zur konkreten Neueinsetzung des Rates, also Personen wurden umgesetzt, es wurden aber auch wurde die städtische Verfassung geändert, zeitweise aber ganz konkret sichtbar. Und gegen Ende des Jahrhunderts, stärker noch im 16. kommt es dann zu dem zweiten Aspekt, den Sie nennen. Man kann es nahezu in diese Jahrhundertschachteln stecken, obwohl wir alle wissen, dass das problematisch ist. Da kommt es dann dazu, dass von Landeswegen unter Beteiligung der Stadt, die ja auch Landstand ist, das hängt damit zusammen, dass zunächst einmal der Landesherr sich der landständischen Verfassung bedient oder sie erwächst in stärkerem Maße unter Beteiligung der Städte, aber nicht nur der Städte. Da kommt es zum Erlass von gemeinen Ordnungen, die einfach der Sache nach auch innerstädtisches Recht berühren. sei es Währungsrecht, sei es Verallgemeinerung von Zollbestimmungen, die dann auch durchaus privilegierte Rechtsstellungen wie etwa Niederlagsrecht berühren. Dort engt sich die städtische Autonomie ein und das hat den typischen Effekt, dass im Jahre, ich meine es sei 1586, die Stadt sich veranlasst sieht, bei einer Reihe von Juristen und juristischen Fakultäten ein Gutachten einzuholen, ein Konsilium über ihre Befugnis, inwieweit sie Stadtrecht geben könne. Nach ihrer Rechtsstellung, diese Gutachten werden erteilt, sie sind vorhanden und bewegen sich natürlich im Rahmen des Reichsverfassungs- oder dortigen Landesverfassungsrechts unter Benutzung gelehrter Argumentationen, also des Jus Commune. Ein später Gegenschluss dazu, dass sich auch das Oberhofwesen der Aktenversendung, der Konsilienerteilung ganz stark annähert, also merkwürdige Erscheinungen. Und das 17. Jahrhundert schließlich auch mit dem Wechsel von der Regierungsgewalt von Prag nach Wien führt dann langsam aber sicher so zum Absolutismus, dass die städtische Autonomie im Grunde kein Problem mehr ist. Natürlich lässt man noch gewähren, es ist uninteressant in weiten Bereichen, sich für durch die Kammerverwaltung und ähnliche direkt einzuschalten, aber soweit es notwendig ist, nimmt man dann auf, soweit ich das sehe, ich habe diesen Zeitraum wenig selbst durchforscht, nimmt man auf städtische Autonomiebedürfnisse. Effettiva con le nostre situazioni italiane, anche se non tanto nel periodo del 3-400 quanto nel periodo successivo, cioè quindi per il nostro problema nel periodo in cui gli statuti si sono già conclusi, diciamo, come da un punto di vista di dell'emanazione della legge, ma devono essere poi e sono utilizzati in qualche maniera e come. Cioè il problema che mi sembra piuttosto importante è di queste relazioni contrattuali Vertragsverhältnisse, no? Che ci sono comunque, che esistono comunque nel momento in cui il privilegio viene rilasciato, il privilegio che viene rilasciato alla città da parte del signore, dell'imperatore, di fare atti amministrativi, quindi di emanare legge, no? Questo elemento del Vertrag, che mi sembra, se non ho capito male, nella storiografia tedesca, giuridica e costituzionale, è usato anche molto per capire rapporti poi successivi, mi riferisco al concetto di Herrschaftsverträge, mi sembra un concetto abbastanza usato dalla storiografia tedesca. Questo problema del contratto mi sembra fondamentale anche per cercare di capire, poi qui accorcio un po', insomma il tempo è poco, come poi questa autonomia cittadina delle città tedesche, anche imperiali credo, che va certamente diminuendo, rimanga comunque almeno, vorrei dire, come rappresentazione ideologica, tant'è vero che si parla anche recentemente, penso ad alcuni lavori di Schiller, di un repubblicanismus, no, delle città tedesche. Mi sembra che sia un elemento, si parla del XVI-XVII secolo, mi sembra che sia un elemento abbastanza importante che si ricollega anche alla, diciamo, alla riforma, a problemi che riguardano la riforma dell'impero. Si diceva prima con il Reichskammergericht le città perdono autonomia, ma anche nel terreno più propriamente giudiziario mi sembra che ci siano molte città tedesche che mantengono o rivendicano un privilegium de non appellando che era stato già concesso con la bolla d'oro, se non sbaglio, e che viene richiesto, richiamato di nuovo in vigore nel corso del 600 e del 700. Credo, ecco, che da questo punto di vista, ragionando sul valore contrattuale comunque dei rapporti fra signore e città, quindi anche il suo consiglio e i suoi cittadini, soprattutto dal 400 in poi, ci possa essere un elemento di comparazione con la situazione italiana, perché un grosso elemento in gioco in questa contrattualità è proprio la valenza degli statuti. Mi sembra che anche la ricerca, la storiografia tedesca insista, diciamo, su questo usus modernus degli statuti che viene fatto, mi pare di capire che molto dello ius publicum romano germanicum si basi anche su questa richiesta di riconoscimento del diritto statutario cittadino come elemento in qualche maniera contrattuale. Frau de Benedictis kann selber gut Deutsch. ich habe auch nicht immer aufgepasst. Ja, ich versuche mal, mich selbst zu übersetzen. Es ist nicht so einfach, aber das heißt, das Problem meiner Meinung nach ist vor allem das Problem der verträglichen Verhältnisse zwischen sozusagen Privileg und Verwaltung und Privileg und Willkür, Privileg und Statuten, Privileg und Gesetzgebung. Ich meine, das Vertrag ist zunächst als ideologische Element vor allem im 16. und 17. Jahrhundert verwendet. Das heißt, ich glaube, dass die deutschen Städte, ich weiß nicht wie viele, ob alle oder nur solche, manche deutsche Städte, benutzen diese Vertragsbegriffe im Sinne des, wie sagt man, della Rivendicazione, come si dice? Des Anspruchs. Ihre eigene Republikanismus zu verteidigen. Ja. Ich hatte diese Eindruck gehabt, als ich viele Forschungen über deutsche Verfassungsgeschichte gelesen habe. Ich frage, ob dieser Eindruck richtig oder nicht ist. Herr Ebel meint, es sei eher mein Gebiet, wenn es die Territorien betrifft. Ich kann das also so nicht bestätigen. Ich möchte auch eigentlich Ihre Vermutung nicht bestätigen. Also dieser Satz, der im Sachsenspiegel steht, alles Recht hat seinen Ursprung vom Vertrag, von Chore, also von Willkür, von Einung, von vertraglicher Vereinbarung, der hat viel für sich. Ich möchte aber da zunächst an etwas ganz anderes denken, nicht? Und erinnern an die mittelalterlichen Landfriedenseinungen. Da ist wirklich, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, völlig neue Rechtsverhältnisse zu schaffen, die alten überlagern. Und auch die Einungen der Städte, sagen wir im 12. Jahrhundert und auch noch im 13., die sind doch wohl auch deshalb so bekämpft worden von den Staufern Friedrich dem I., Friedrich dem II., weil die Leute in den Städten durch Einung neues Recht geschaffen haben. Das wurde ihnen immer wieder verboten, dass sie das nicht tun sollen. Das ist nicht nur Ideologie, sondern ich glaube, das war ein etwas Explosives. Die Vertragsfigur, glaube ich, gehört einfach zu den Elementaren in der sozialen Existenz des Menschen. Ich glaube schon. Also jedenfalls, wenn man das streichen würde, dann würden wir, glaube ich, im Laufe des Mittelalters sehr vieles doch nicht verstehen können. Also ich meine das schon. Soll ich noch etwas dazu sagen? Ja, wenn ich das nur ganz kurz unterstreichen darf. Dieser Satz des Sachsenspiegels steht natürlich in religiösem Zusammenhang. Es sind auch Zusammenhänge, die die Unfreiheit begründen wollen, die theologisch nicht verstanden wird. Das ist das 13. Jahrhundert. Sie haben dann umgeschaltet auf das 16. Jahrhundert. Und dort ist es nicht, also vom Reich her, wenn ich das recht sehe, nicht mehr möglich oder kaum noch möglich, dass sich solche Bildungen im Reich neu durchsetzen, nachdem sich jedenfalls nach 1555 die Dinge doch klar gefestigt haben und dann nach dem 30-jährigen Krieg, nach dem Westfälischen Frieden, ja im Grunde festgeschrieben werden. Andererseits ist es natürlich so, und da haben Sie völlig recht, dass in der Reichsverfassung der Vertrag ein ganz wesentliches Element ist, das Verhältnis von Kaiser und Reich, die Wahlkapitulationen, die Reichsschlüsse selbst, da steckt überall natürlich die Zustimmung mit darin, obwohl sich, und da mögen Sie mit Ihrem Begriff der Ideologie eher recht haben, nunmehr es teilweise sehr viel stärker, dass sich sehr viel stärker erkennen lässt, in den Territorien vielleicht noch viel stärker, in denen eben die Zustimmungsnotwendigkeit seitens der Landstände dann im 17., 18. Jahrhundert verschwindet, dass sich, soweit das noch erhalten wird, vor allem in kleineren Territorien, dann Tarnformen sind, deren man sich bedienen kann. Und auch über die Reichsverfassung hinaus ist es natürlich so, dass glatte Unterwerfung auch heute noch übrigens die Form des Vertrages wählt. Das ist bei der Auflösung des Reichs mit Napoleon der Fall gewesen und das sehen wir, naja, ich will ja keine aktuelle Politik betreiben, aber auf Schritt und Tritt. Und es hat ja auch gute römische Tradition. Ja, ich sehe jetzt keine Wortmeldungen mehr. Die Zeit ist auch außerordentlich vorbei.